Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Leute, wir haben so viel zu feiern. Dominik schaut mich total entgeistert an. Dominik, ich hab dir letzte Woche schon erklärt, dass wir einfach so tun, als wäre heute dein Geburtstag. Oh. Weil wir uns morgen nicht sehen werden. Und deswegen habe ich einfach beschlossen, dass heute am 5. August, der 2017. Tag dieser Aufnahme, der ist jedes Jahr am 5. August, aber es macht nichts. Also, nee, stimmt ja eigentlich gar nicht. Nein, stimmt. Er ist wirklich nur im Jahr 2017 am 5. August. Dominik, ich möchte dir von ganzem Herzen zu deinem Geburtstag gratulieren. Dankeschön, vielen Dank. Beide schütteln die Hände. Ja, ich danke. Ich von mir danke, auch. Und jetzt machen wir uns einen großen Spaß. Wir haben nämlich, der Philipp und ich haben keine Kosten und Mühen gescheut. Oh, es hat einen goldenen Einband. Ja, und jetzt, aber du musst jetzt, warte, nimm das mal in die Hand. Ja, und du musst aber erst, wenn ich soweit bin, darfst du quasi. Ich hatte einen kurzen Moment lang Angst, dass ihr mich umbringt und die Folge über mich gemacht habt, aber dann ist mir eingefallen, dass... Ja, nee, du darfst weiterreden. Ja, ich dachte, du hast, mir wird hier gezeigt, dass ich den Daumen hoch machen soll. Weil nein, ich hab den Daumen hoch in die Kamera. Wir sind jetzt live auf Facebook, Dominik. Ich verstehe, ja, das ist ja schrecklich. So, würdest du bitte dein Geschenk öffnen, das du gerade von uns erhalten hast? Als Tipp an alle Zuhörer, natürlich könnt ihr das Ganze auf Facebook auch im Nachhinein nochmal angucken, vermutlich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir was anderes angezogen, hätte mir die Haare gewaschen und überhaupt wäre ich nochmal zum Friseur. Aber Gott sei Dank kann ich ja mit allem umgehen. Papierraschel. Also das Erste, was ich sehe, ist schon mal Return Address. Dann hast du es falsch rum. Nein, habt ihr mir echt eine Lordschaft gedacht? Es handelt sich um einen Rahmen. Das ist ja fantastisch. Ich bin jetzt Lord. So, in Zukunft soll er bekannt sein als Lord Dominik Schmidt von Sealand. Das ist, ich bin, wie ihr vielleicht sehen könnt, zu Tränen gerührt. Das ist schön. Cool. Du wirst das, jetzt überall ändern müssen. Natürlich. In deinem Sing-Profil, auf der Webseite, überall. Und das ist die offizielle Adresse oder die offizielle Urkunde noch zur Urkunde oder was ist das? Na, da sind noch Begleitmaterialien drin. Du kannst ja aber auch sehr schön, finde ich, die offizielle Briefmarke, die hast du jetzt gar nicht entdeckt. Stopp. Doch, hier unten, die ist mir tatsächlich aufgefallen. Es ist nämlich neben der von der British Airmail noch eine, es ist ein bisschen unscharf, noch eine offizielle Sealand-Briefmarke auf dem Ding. Und sie ist sogar entwertet. Für alle, die es nicht gehört haben, hört unsere Folge über Mikronationen. Danke, danke. Sehr cool. Ich bin begeistert. Es ist natürlich ein bisschen schade, weil, was heißt, es ist nicht schade, überhaupt gar nicht. Es ist ja schön, dass wir Leute mit unseren Themen berühren, sondern es gibt, du bist jetzt nicht der Erste, der sich so eine Urkunde gekauft hat im Nachgang unserer Folge und ich bin sehr, sehr begeistert, auch wenn ich so ein bisschen schade fand, dass der uns jetzt das schon vorgegriffen hat, das Thema. Ich hatte schon Angst, dass du das ein bisschen erwartest, was wir jetzt hier tun. Aber nein, gar nicht. Ich habe vor allen Dingen, jetzt kann ich ja nochmal Kontakt aufnehmen zu dem netten Herrn auf Twitter. Und dann können wir vielleicht ein Lord-Treffen machen oder irgendwas. Genau. Ihr seid jetzt in einer quasi sehr elitären Gruppe. Absolut. Darf ich das kurz vorlesen? Unbedingt. This individual Nobel Title Award is approved and granted by our sovereign, the head of state and the royal family of Sealand, according to principality law. This award is given in recognition of your financial support towards the welfare and development of Sealand. The principality of Sealand officially declares that Lord Dominik Schmidt has been awarded this individual noble title from the royal family. From the royal family. Fantastisch. Ich finde es auch schön, wie sie überhaupt nicht drumherum machen und gleich schreiben, einzig und allein, weil du uns finanziell unterstützt. Cool. Super. Ich bin, Lord. Das ist wahrscheinlich das schönste Geschenk, was ich in meinem Leben je bekommen habe. please don't tell my wife. And your kids? Die ist noch zu klein, die kapiert das nicht. Ah, ja. Aber weißt du, was das Schöne ist? Podcasts kann man unglaublich gut archivieren. Oh, fantastisch. Also ich beende jetzt mal unseren Facebook-Livestream und dann können wir auch endlich mal über was anderes reden als Dominik. Ciao, ciao. Danke. Ich bin so froh. Sehr gut. Nee, was ich eben gerade noch sagen wollte, dieser nette Herr aus Österreich, mit dem habe ich ja auf Twitter so ein bisschen hin und her geschrieben, der wird jetzt auch uns für unser nächstes Thema so ein bisschen in die Recherche einsteigen. Nein. Doch, denn ich fühle mich jetzt so ein bisschen gezwungen, bald ein Thema über Toiletten zu machen. Oh, da bin ich sowas von dabei. Oha. Dominik, egal über was ich referieren werde, du bist auf jeden Fall dabei. Mit dem, auch das, mit diesem Toilettenthema beschäftige ich mich quasi täglich. Nee, es kam ja jetzt aus mehreren Ecken. Es kam ja, also erstens hat natürlich in unserer Folge 0 das schon alles seinen Lauf genommen. Zum zweiten hat der Niklas, heißt er? Ja. Einer unserer jüngsten Fans wahrscheinlich, mir ja dieses Buch über Toiletten in der Geschichte zukommen lassen, was ich sehr, sehr spannend fand. Hier nochmal cool. Grüße. Da wiederum freut sich der Niklas ziemlich. Und das wird sicherlich die Grundlage sein für die nächste Folge oder vielleicht wird es auch die übernächste, das muss man jetzt mal sehen. Und der Herr aus Österreich, also der Lord Quattel, ja. Der wird jetzt ins österreichische Toilettenmuseum gehen für uns. Cool, wo ist denn das? Das weiß ich nicht, aber es ist wohl bei ihm in der Nähe. Sealand war auf dem Cover der Wired? Ja. Die muss ich besorgen. Ich bin halt einfach Lord. Du bist richtig. Lord. Du bist jetzt Lord. Ich bin so dermaßen begeistert. Also, ich erwarte, dass du das überall auf der Webseite, auf Twitter, dass du das überall bei deinem Arbeitgeber in den Unterlagen. Unterlagen, ja, dringend. Ich habe vor allen Dingen jetzt gerade Abteilungswechsel und kriege jetzt quasi ein Zwischenzeugnis und dann werde ich sagen, da fehlt mein Lord-Titel. Das wäre so geil. Sehr schön. Und ganz wichtig, überall, wo du ein Feld hast, wo du eigene Titel angeben kannst, natürlich ab sofort Lordschaft reinschreiben, auch bei Online-Shops und Ähnlichem. Wir hätten da ja aber noch mehr zu feiern. Ist es so? Ja. Was denn noch? Das ist unsere 10. Folge. Oh. Folge 9 mit 0 angefangen, schön 0 indexiert, ist 10. Folge. Das wird jetzt ein bisschen komisch, so bei den ganzen Jubiläen, die jetzt kommen, wenn wir dann Folge 24 und Folge 99 feiern. Aber wir haben jetzt, wir produzieren gerade unsere 10. Folge. Oder wir feiern einfach die 10. Folge und Folge Nummer 10. Wir feiern einfach jedes Mal. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Haben wir eigentlich die Geschichte erzählt mit dem T-Shirt, wo ich die schon mal gesehen hatte? Haben wir die schon erzählt? Ich glaube nicht. Nein, haben wir noch nicht. Der Jürgen und ich kennen den Christian Gürnt von der Arbeit, doch von früher, das ist ein Kumpel von uns. Der Radio Nukular, genau, und Christian Gürnt auf Twitter. Genau, und der ist ein Drittel von Radio Nukular. Auf jeden Fall, als er Station gemacht hat, die sind ja immens erfolgreich und sind des Öfteren auf Deutschlandtour. Und als sie in Nürnberg Station gemacht haben, haben wir mal vorbeigeschaut. Langer Rede, kurzer Sinn, nach dem Konzert sind... Konzert. Nach dem Live-Podcast-Event. Nach dem Live-Podcast treten wir auf die Straße hinaus und erblicken einen Menschen mit einem unglaublich geilen Monkey Island-T-Shirt. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, diese Person anzusprechen damals. Monate später sitzen wir, die drei Achtler, beieinander und der Kollege Weißmann, Philipp, hat das gleiche T-Shirt an. Nichts gedacht. Habe ich neulich erst jemanden gesehen, der dieses T-Shirt hat. Und zwei Folgen später kommen wir drauf, das warst du damals. Also, aber schön, dass beide sich nicht mehr so richtig erinnern konnten. Es war fantastisch. Ja, Schicksal und so. Keiner von euch hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, offensichtlich. Ich wusste nur noch, dass mich Leute eben angesprochen haben danach. Und weißt du, was ich auch lustig finde? Dass dieses T-Shirt tatsächlich schon länger im Blog auch vorhanden ist. Und zwar auf der, was kostet es eigentlich, einen Podcast zu publizieren? Ja, genau. Seite. Aber als wir das Foto aufgenommen haben, da habt ihr über das T-Shirt geredet, aber ihr seid nicht drauf gekommen, dass ihr schon mal über das T-Shirt geredet habt. Genau. Meta. Mega Meta. Ja, dann wollten wir noch drüber reden, dass Philipp neulich im Radio war. Ich weiß nicht, es gibt jetzt tatsächlich Leute, die vielleicht diesen Podcast hören, die uns aus dem Radio kennen. Das finde ich eine sehr interessante Vorstellung. Genau, und es ist nämlich gewesen bei Radio Z. Das ist ein Nürnberger Lokalsender. Sehr viel Gesprochenes, aber auch Musik. Sehr netter kleiner Sender, macht viel Spaß, da mal was mitzumachen, sehr hemdsärmlich, also man kommt sehr gut dazu, selber Dinge zu tun. Und ich war eingeladen in einer Sendung bei der Zentrifuge und wurde interviewt über das Thema Improvisationstheater und eben in dem Rahmen auch, ja, über diesen Podcast hier. Sehr gut. Wir können kurz einen Einspieler an der Stelle hier machen, den ich einfach später hier reinschneide. Wir können einen Einspieler von dem Radioaufnahme machen, wo wir einen Einspieler von unserem Podcast machen. Wow, okay, der kommt jetzt. Ha, der war ja toll. Na, sowas. Wow. Cool, wenn du ihn jetzt erst dahinter schneidest. Okay, hier hinschneiden. Cool. Guter Punkt. Wie kamst du denn dazu? Also ist dir das in die Wiege gelegt worden und du hast irgendwann als Kind entdeckt, du hast da ein Talent dazu oder? Zum Improtheater selbst kam ich durch eine schlechte Beschilderung der VHS Bamberg. Es ist relativ einfach. Ich habe für mich einen Kurs gesucht. Ich war 18 Jahre alt und hatte meinen ersten Job und habe gemerkt, ach, ich brauche ein bisschen ein Hobby zum Ausgleich. Ich habe schon immer sehr gern gekocht und gebacken und habe dann den Kurs im Brotbacken gebucht an der VHS Bamberg. Bin dann allerdings 2-3 Stunden lang vorbeigefahren, weil die gute VHS in der Seitengasse war, nicht so wahnsinnig gut beleuchtet und ich sie schlicht und ergreifend nicht gefunden habe. Am Tag darauf habe ich beschlossen, ich buche jetzt den nächstbesten Kurs und ich gehe in diese VHS und finde die. Und es war zufällig Improvisationstheater. Und da bist du dann drin geblieben und das hat... Das Interessante, glaube ich, ist, dass die wenigsten Leute auch bei mir vermuten, dass ich habe einen sehr technischen, sehr analytischen Beruf. Es ist einerseits ein sehr schöner Ausgleich und auf der anderen Seite ist aber ganz viel Technik, also so technische Berufe, auch ganz viel Kommunikation wieder. Im Endeffekt läuft ganz viel auf Kommunikation raus. Und ich kenne auch wahnsinnig viele Leute tatsächlich in dem Umfeld, die beruflich technisch unterwegs sind. Wo man immer sagt sonst, das sind bestimmt die Kreativen und die Musiklehrer und was es nicht alles für tolle Berufe gibt. Das schließt sich nicht aus. Und ich habe und zwar macht ihr einen Podcast, der heißt Ach. Genau. Ihr habt die super Domain, das Ach, also die Domain heißt www.das-a.ch. Also ihr habt euch eine Schweizer Domain gekrallt und habt euch da den Podcast draufgelegt. Und ich lese es kurz vor, denn es ist so schräg, ich kann es mir nie merken. Es heißt, weil ich so flüssig sprechen kann, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Genau. Der Name ist Programm. Und zwar hangeln wir uns durch nun mehr oder minder Anekdoten aus der Geschichte. Das kann sein, ja, die ersten Tote durch neue Verkehrsmittel oder aber eine Einzelgeschichte über eine interessante Persönlichkeit. Aber das Ganze hat jetzt nicht den Anspruch von einer trockenen Geschichtsstunde, sondern hat auch hier wieder Impro-Formate. Denn nur einer von uns dreien hat die Geschichte vorbereitet, also Geschichte im Sinne von eine ausgearbeitete Geschichte aus der Geschichte, und erzählt die den anderen zweien. Und die reagieren dann einfach spontan. Kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie, ja, ich belausche gerade zwei Leute, denen ein Dritter in der Kneipe bei einem Bier erzählt, du, mir ist da was passiert, ich erzähl's jetzt mal. Und die anderen staunen unglaublich drüber, veräppeln ihn vielleicht mal oder spielen ihre Ideen weiter. Oder lachen sich tot. Das ist meist meine Spezialität. So, haben wir noch irgendwas, über das wir reden wollen? Es gab noch einen sehr schönen Kommentar auf iTunes, über den wir uns sehr, sehr gefreut haben. Und ich habe noch eine Drohung im Anschluss. Wer möchte zuerst? Du zuerst. Ich zuerst. Die Lieselotte 2012 hat uns geschrieben. Gerade auf dem Weg in den Urlaub entdeckt und mit Altersgruppe von 9 bis 45 gehört. Super gut. Wir haben alle sehr laut gelacht und uns über das Ideenreichtum der drei Kreatoren Philipp, Jürgen und Dominik gefreut. Fantastische Idee und besonders die langen Folgen zu dritt haben es uns angetan. Weiter so und bitte noch viel mehr Folgen. Wisst ihr zum Beispiel, warum 1849 in Paris die Abgeordneten alle nicht zur Abstimmung gekommen sind? Weiß ich nicht. Nein. Ich weiß es auch nicht. Ich konnte es auch nicht rausfinden. Aber ich finde es tatsächlich eine allerliebste Kommentar und ich fand diese Vorstellung, die hat mich selber daran erinnert, früher in Urlaub zu fahren, so mit damals so einem kleinen Familienbus und alle sitzen drin und ich stelle mir das so vor, wie so alle in diesem Bus drin sitzen oder in so einem Auto. Und hören, wie Gesche Margarete Gottfried ihre Kinder mit Arsen vergiftet. Richtig, ist mir alle so nachgegangen. Und fahren über den Brenner und stehen im Stau, halten aber die Stimmung hoch wegen unseres Podcasts. Ich habe, ohne Witz, in dir im Privat-WhatsApp, glaube ich, zweimal geschrieben und nochmal im persönlichen Gespräch, wie sehr mir das nachgegangen ist, dass die Frau Gottfried ihre kleinsten Kinder getötet hat. Oh Gott. Das fand ich richtig schlimm. Also ja, die Stimmung steigt wie ein Luftballon. Wir können ja mal aufrufen, wer der älteste Hörer ist oder die Hörerin und wer der jüngste Hörer oder Hörerin ist. Oh ja, schreibt uns. Oder schreibt uns am allerbesten in 5 Sternen YouTube-Kommentar. In YouTube-Kommentar. iTunes, genau. iTunes. Aber sehr schön, dann haben wir hier einen 9-Jährigen. Wie alt ist Niklas? Der ist um die 10. Ich weiß es leider nicht auswendig. Das wird natürlich eng. Ja. Das wird eng. So, haben wir sonst noch was? Dominik, du wolltest noch. Die iTunes-Kommentare sind genau das perfekte Stichwort, weil hier droht nämlich The King 4711, der mir persönlich bekannt ist, aber trotzdem ein großer Fan. Ich habe ja in der letzten Folge angesprochen, dass bisweilen Menschen wir zu viel erzählen am Anfang und erklären. Und wir haben das abgetan als der Mumpitz, der es ist. Aber jetzt, war das zu aggressiv und ehrlich? Sorry. Auf jeden Fall kommt jetzt The King 4711 nochmal hinterher und hat mir also auch eine Nachricht entsprechend zukommen lassen. Also wenn Julians Drohung schon nichts gebracht hat, dann muss ich jetzt meine eigene loswerden. Er schreibt jetzt ab sofort in Fett. Also er meint es ernst. Wenn ihr noch einmal erklärt, um was es geht, werde ich aus meiner bislang sogar zitierten, darauf ist er scheinbar stolz, Bewertung eine Ein-Sterne-Variante machen. Dann muss dein Bundy sein Tattoo ändern. Das hast du übrigens noch nicht machen lassen. Das könnte einfach werden. Ich muss noch ein wenig daran feilen, aber hier schon mal ein Teaser. So, also jetzt die neue negative der Rezension. Sie halten ihre Hörer wohl für nicht so helle wie sich selbst, dass sie jedes Mal erklären, was sie hier eigentlich machen. Und so wirklich kompliziert ist das wirklich nicht. Ja, und dann hat er noch vorgemacht, wie er mich beschreiben würde in einem A, aber ganz im Ernst, nee, das lese ich jetzt nicht vor. Ganz ehrlich, nee. Diese Genugtuung gebe ich ihm nicht. Aber jetzt mal unter uns. Wir erklären das doch gar nicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern für uns selber, damit wir uns selber daran erinnern und checken, was wir hier eigentlich machen. Da frage ich mich aber dann trotzdem, warum sich keiner an die Regeln hält, wenn Stimmt. wir das jedes Mal für uns erklären. Ich frage mich vor allen Dingen, ob er einfach nicht kapiert hat, dass das ein fester Einspieler ist am Anfang. Vielleicht kapiert er einfach nicht, dass das ein Intro ist, was wir abspielen. Ich weiß nicht, ich glaube, er bezieht sich auf die kurzen, auf die Bonusfolgen. Ja. Sollen wir mal loslegen? Jetzt haben wir schon wahnsinnig viel gequatscht. Das Schwein auf dem Grill, das wird auch nicht kälter quasi. Das Geburtstagsschwein. Aber für alle, die zum ersten Mal neu reinhören, ganz kurz ein. Jürgen erklärt uns beiden, Dominik und Philipp, eine Geschichte aus der Geschichte, von der wir noch keine Ahnung haben. Und los geht's. Ich habe mal ganz kurz überlegt, ob ich den jetzt bringen soll und das Thema nochmal erklären. Aber wie immer hat Philipp mir an der Stelle zuvor gekommen. Du, das ist eine Grundregel beim Impro. Wenn du irgendwas aussprichst, dass irgendwas furchtbar sein könnte, dann tu's. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Also dann 1932 sind wir. Da sind schon viele gute Geschichten entstanden ja, in diesem Zeitraum. Ja, steigt jetzt schon die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, oh ja, Gott. Ja, also das ist eine interessante Zeit. Yeah. Es ist das Jahr 1932, als der Hamburger Elektrikermeister Oskar Speck im Alter von 25 Jahren den Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise verliert. Er muss seinen Betrieb schließen, er und 21 Angestellte stehen ohne Arbeit da. War das, bitte sag mir, dass es die Firma Speckpumpen war. Speckpumpen, nee, war Elektriker. Für die habe ich nämlich mal tatsächlich Theater gespielt. Für Speckpumpen? Ja. Grüße von hier aus. In der Mittagspause oder wie? Nein, zur Firmenweihnachtsfeier. Ich meine, wie geil ist denn eigentlich Speck als Nachname? Ist gut, ne? Wie spricht man das auf Englisch aus? Bacon? Ah, es ist Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ach so, nee, Moment. Er wird dann Tänzer und Schauspieler. Das ist das andere Format, wo man erraten muss. Nein, er ist und bleibt Oskar Speck. Zwar befindet sich Deutschland derzeit in Frieden, aber die Aussichten für den jungen Speck stehen in Zeiten der großen Depression trotzdem schlecht. Der junge Speck? Der ausgereifte, abgehangene Speck dagegen, der wäre gefragt, das sag ich Ihnen, ausgereifter Speck. Ohne Arbeit, ohne Familie, ohne Perspektive investiert er sein letztes Geld in Proviant, packt sein Faltboot Sonnenschien ein und fährt mit dem Zug nach Ulm. Sein Faltboot? Ein Faltboot, nur falls es euch interessiert, ist sowas wie die urbane Version eines Kajaks. Okay. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir tatsächlich mal ganz kurz diese Kanu-Kajak-Kanadier-Sache klären, die wahrscheinlich sonst schon lange im Raum stehen würde. Ich weiß den Unterschied zwischen einem Kanadier und einem Kajak immer noch nicht. Echt nicht? Nein. Wollt ihr mir nein, den erklären? Nein, zum Glück habe ich das hier vorbereitet. Tatsächlich, ich bilde mir ein, mein Vater besaß tatsächlich ein Faltboot. Echt? Sehr schön. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich frage mich vor allen Dingen, was ist denn eine urbane Variante eines Bootes? Darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Okay, danke. Es ist halt klein und deswegen kannst du es für einen Urlaub oder sowas zusammenfalten. Also ganz kurz. Das Kanu ist eigentlich ein Kanadier. Also wenn man üblicherweise umgangssprachlich vom Kanu spricht, meint man in den meisten Fällen ein Kanadier, weil Kanu eigentlich der Gattungsbegriff ist. Also die ganze Bootsgattung heißt eigentlich Kanu. Eigentlich wäre also die Unterscheidung, die man erklären muss, zwischen Kanadier und Kajak. Der Kanadier ist fest, oben offen, wird meist von mehreren Leuten sitzend oder kniend mit einem Stechpaddel angetrieben. Er zeichnet sich durch hervorragende Möglichkeiten zur Zuladung und Kippstabilität aus. Du schaust aus wie ein Depp! Ich geb da eins mit einem Stechpaddel! Tatsächlich läuft das, glaube ich, in vielen Fällen so. Du glaubst nicht, wie aggressiv so ein Paddelausflug werden kann. Ja. Die haben uns damals, als wir uns mal in der Fränkischen so ein Paddelboot ausgeliehen haben, haben die gesagt, da sind schon Ehen dran zerbrochen an so einem Paddelausflug. Und wir waren kurz davor. Wir waren noch nicht verheiratet. Wenn du Wer nicht ordentlich rudert, kriegt dann's mit dem Paddel. Also der Volker ist quasi aus meinem Buddy-Kreis hier. Wir sind so eine 7-Mann-Gruppe halt von früher aus der Schule. Eine Gang. Und wenn ihr innerhalb dieser Gang, ja, und meinen alten Buddies mal seid, dann sprecht man die Kajak-Story von mir und meinem Vater an. Legendärerweise war man nämlich genau bei so einem Ausflug auf der Fränkischen und in letzter Sekunde ist jemand abgesprungen und mein Vater ist mit echt aus dem Boot ins Kajak. Ja. Was soll ich sagen? Er ist ein sehr sturer Mann. Genau, das ist das Problem, wenn du irgendwie vorne in dem Boot sitzt oder genau. Hinten macht nicht keine Chance. Und der macht nicht genau das, was du irgendwie gerne hättest. Das wird echt zur Katastrophe. Guter Start schon in die Folge. Also wisst ihr jetzt, was ein Kanadier ist? Ein Mann aus Kanada. Das auch. Oh Gott. Und der wird meist von einem Stechpaddel angetrieben. Ruder schneller! Das Kajak hingegen ist ein geschlossener Einsitzer mit einer Sitzluke, der mit einem Doppelpaddel angetrieben wird. Also ihr wisst schon, das, wo man auch die Eskimo-Rolle mitmachen kann. Ah, so wie diese Q-Tips. Wie diese Q-Tips, danke. Mit denen kann man nicht paddeln. Das ist für Sport. Das ist sportlicher, ja. Okay. Kommt drauf an, wie groß man ist. Es ist sehr viel schneller, sportlicher, wendiger und kann aber weniger Gepäck transportieren. So, Oscars Boot ist die Faltversion eines Kajaks, also von diesem sportlichen, hergestellt und auch gesponsert von der Pioneer Faltboat Company. Zu dem Sponsoring kommen wir später nochmal. Und es lässt sich komplett auseinandernehmen und auch ganz gut auf dem Landweg transportieren, deswegen auch die urbane Version. Das Gestänge und die Haut aus laminiertem Gummi und Segelstoff wiegen knapp über 30 Kilogramm. Und das haben sich damals Leute in der Stadt gekauft, um halt einfach am Sonntag so ein bisschen auf dem Fluss irgendwie rumzupaddeln. Und die konnten das, weil der Stauraum war genauso knapp wie die Möglichkeiten zum Transport. Ja. Haben die das dann einfach halt zusammengeklappt und irgendwie unter den Arm geklemmt und dann in den Keller gestellt. Gut, aber mussten ja auch nichts transportieren. Die wollten ja keine Tour machen, sondern nur ein bisschen. Genau, ein bisschen sonntags rauspaddeln. Genau. Ich bin extrem gespannt, wo das hinführt. Das ist, aufs Wasser. Gut, also nämlich erstmal nach Ulm. Ja. Nach Ulm. Oskar aus Hamburg fährt er erstmal mit dem Zug nach Ulm, wo er sein Faltboot in der Donau zu Wasser lässt. Jetzt ist aber echt die Frage, ob das die Origin-Story von diesem Zungenbrecher ist. Möchte jetzt jemand raten, wohin er damit fahren will? Nach Neu-Ulm? Die Donau hinab? Die Donau hinab. Das sind beides sehr gute Vorschläge. Ich keine Ahnung, wo Neu-Ulm ist, aber die Donau hinab ist schon mal ganz gut. Was kommt dann so? Irgendwann kommt Wien. Das ist der Klassiker, wo man hin will. Nach Wien? Also er will weiter als Wien. Ja, wahrscheinlich will er nach Afrika. Budapest? Also wenn der Jürgen hat das, wenn die Story um Kajaks geht, wird er irgendwo absurd weit hinfahren wollen. Also er fährt nach Zypern. Zypern. Wow! Zypern ist ja mal so an Griechenland, Türkei vorbei, ist ja schon mal eine ordentliche Strecke. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn er einfach wieder komplett am Schluss rauskommen möchte in Ulm. So völlig unmöglich. Ich mache eine Rundtour. Genau, er möchte nach Hamburg rudern. Also Luftlinie ist die Strecke, ich habe es ausgemessen, 2424,56 Kilometer. Das macht er einfach mal so. Mit einer Geschwindigkeit von 3 Knoten, was ungefähr 5,6 km/h entspricht. Wie viele Tage würde er brauchen, würde er die ganze Zeit durchfahren? Das kannst du dir gerne ausrechnen. Ich habe dir ja gerade die nötigen Daten genannt. Man muss auch sagen, er hat auch ein Segel dabei. Also er kann auch segeln. Aber für Ersatzunterhosen hat er nicht viel Platz, behaupte ich. Das werde ich euch auch gleich noch erklären. Vielleicht fragt ihr aber auch, warum er überhaupt nach Zypern will. Nur weil er seinen Laden zugemacht hat und junger Speck ist nicht so angebracht gerade. Genau, und auf Zypern gibt es Kupferminen und da verspricht er sich Arbeit. Habe ich schon erwähnt, dass Oskar überhaupt nicht schwimmen kann? Oh. Ja gut, aber es ist erstmal, ich sag mal, eine ordentliche Motivation, dass du dein Boot gut in Schuss hast. Das motiviert dich, aber hallo. Wieder eine Herr bei der A-Folge, die ihr erst in der Zukunft hört, weil wir gerade verkehrt drum aufnehmen. Okay. Der konnte auch nicht schwimmen. Oskar hat ein Ersatzpaddel an Bord, außerdem einen Kompass, See- und spezielle Küstenkarten, 2 wasserdichte Behälter für Foto- und Filmmaterial sowie Kleidung. Die zusätzlichen Frischwassertanks fassen knapp 20 Liter. Okay. Also das ist so das, was er da so mitnimmt. Ich würde es mal sagen, wenn er schon irgendwie Foto und Film so dabei hat, eigentlich hat er sich schon ein paar Gedanken gemacht. Der ist schon ganz gut ausgerüstet. Aber, ja, und vor allem Wasser in größeren Mengen mitzunehmen, klingt jetzt auf jeden Fall erstmal sehr clever. Aber sind wir auf die Nahrung schon eingegangen? Habe ich das überhört? Ja, doch ein Speck. Der isst doch Speck. Von Nahrung, er hat sicherlich auch ein bisschen Nahrung dabei, aber er ist ja noch, also in Deutschland ist das ja erstmal noch kein Problem. So ausgerüstet legt er ohne viel Aufhebens- oder Abschiedszeremonie am Donauufer ab und hält steil aufs Mittelmeer zu. Ciao, Leute! In Passau geht Oskar zum ersten Mal das Geld aus. Moment, die Frage ist für mich, für was hat er unterwegs das Geld ausgegeben? Hat er mir Proviant gekauft oder? Das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig beantworten, aber nachdem ich in der Beschreibung, was er denn so an Bord hat, tatsächlich nichts zu essen aufgetaucht ist, hat er vermutlich einfach unterwegs, hat er sich gedacht, ich lande hier mal an, gehe mal ins Wirtshaus. Schein, und dann fahre ich weiter. Ich meine, er muss ja auch irgendwo schlafen. In Deutschland schläfst du ja auch nicht irgendwo einfach am Ufer, sondern ich vermute mal, der ist dann in irgendwelchen Herbergen. Im Boot. Und später schläft er auf jeden Fall auch mal im Boot. Zufällig schon mal Spoiler, Spoiler Alert. Ja. Aber wahrscheinlich hat er in Deutschland da noch, ist er noch zünftig eingekehrt, vermute ich jetzt mal. Und wo sind Sie hin unterwegs? Fahren Sie nach München? Nee, ich bin mit meinem Faltboot unterwegs. Ach, machen Sie einen Tagesausflug? Nö, ein bisschen weiter. Ja, wo, bis ganz nach München runter dann, oder? Nee, ein bisschen weiter. Es wird auch ganz schwer, von der Donau aus nach München zu paddeln, glaube ich. Also ich habe ja keine Ahnung, wie krass es noch wird. Ich vermute sehr krass, aber wir sind auf den deutschen Raum beschränkt oder europäischen. Und sagen wir mal Europa. Europa. Und bisweilen ärgern wir uns, weil in Amerika so viele wahnsinnige Sachen passieren von wahnsinnigen Leuten. Aber das ist was, das hätte sich auch ein Amerikaner ausdenken können. Aber der hieß dann wieder nicht Speck. Ja. Der hieß dann Kevin Bacon. Oh. Also Oskar sitzt jetzt erstmal in Passau fest ohne Geld. Er bleibt da einige Tage, während seine Schwester aus Hamburg Geld, ich weiß nicht, telegrafiert, mit der Post schickt irgendwas. Also sie schickt ihm Nachschub. Paypal. Und so lang sitzt er erstmal da fest. Mit neuen finanziellen Mitteln versehen paddelt und segelt er unbescholten über die Grenze nach Österreich und an Wien vorbei weiter nach Ungarn. Irgendwann erreicht er das Eiserne Tor, ein Tal an der Grenze von Serbien und Rumänien, über das sich die Kanuführer oft seitenweise auslassen. Nicht nur wegen dessen Schönheit, sondern vor allem, weil dort selbst für fortgeschrittene Paddler Vorsicht geboten ist. Viele der Strudel hier sind lebensgefährlich und können kleine Boote wie das von Oskar problemlos in die tödliche Tiefe ziehen. Mit Vorsicht und auch einer gehörigen Portion Dusel paddelt Oskar aber problemlos um die größeren Strudel herum und unbescholten durch die kleineren hindurch. Ja, es könnte schon schief gehen. Gar nichts. Nichts könnte schief gehen. Also man muss ja auch fairerweise dazu sagen, er nimmt nicht zum ersten Mal ein Paddel in die Hand. Ja, jetzt habe ich mir jetzt gerade, weil ich meine, das ist ja schon eine immense Reichweite, die er jetzt nach gefühlten 8 Sekunden schon erreicht hat. Also das, gefühlten 8 Sekunden. Nein, aber überleg mal, wenn ja. ihr das mit dem Boot alleine machen würdet, da wärt ihr für den Rest eures Lebens stolz. Du meinst, ja? Es kommt ja noch was, weil wir ja hier nicht schon in 2 Minuten wieder das Ende erreicht haben wollen. Dem wurde das Paddel schon in die Wiege gelegt. An der bulgarisch-jugoslawischen Grenze beschließt Oskar, dass ihm die Donau zu lahm und langweilig wird. Also marschiert er kurzerhand ein paar Kilometer über Land zum nahen Vardar, einem Fluss, der ungleich mehr Tempo, aber auch Herausforderungen bietet. Er ist bis dato noch nie mit dem Boot befahren worden. Level up, view, view, view, view. Die richtige Frage an der Stelle wäre, er ist noch nie mit dem, ja eben, 1932, das ist ja schon ziemlich spät in der Geschichte. Ich, also Oskar, sage dazu nur, die oberen Abschnitte des Vardar erwiesen sich als brutal. Der Fluss stürzt sich durch das steile Gebirge mit einer Aufeinanderfolge von wütenden Stromschnellen, die nur darauf warten, den Kanuten vorwärts und abwärts durch die Schluchten zu schleudern. Und schwimmen kann ich nicht, aber was könnte nur schief gehen? Da hilft dir, glaube ich, auch Ach, schwimmen. Stimmt, der kann ja nicht schwimmen. Also wenn du da aus dem Boot kippst, hilft dir ist schwimmen. Ist wahrscheinlich auch egal, mehr. Genau. Da genau. Kannst du, wenn du eine Schwimmweste anhast, kannst du es vielleicht irgendwie überleben, aber... Als Oskar in Veles in Mazedonien ankommt, sind die Hälfte seiner Rippen gebrochen. Boah. Also die vom Boot. Ah, okay. Steine auch. Entschuldigung. Oh Gott. Aber so kann er unmöglich weiterfahren. Ja. Er hat jetzt 1186 Kilometer Luftlinie schon zurückgelegt. Kleine Frage, wenn man das Ganze als Buch schreiben würde, könnte man drüber schreiben, Speck braucht Rippchen. An der Stelle wäre das Kapitel, ja. Speck, fantastisch. Speck braucht Rippchen. Also er hat genau die Hälfte eigentlich schon hinter sich gebracht und es ist viel zu viel für ihn, um einfach aufzugeben. Ey, also, unglaublich. Du packst ja auch nicht dein Boot dann unter den Arm und läufst wieder zurück. Und aber dabei wäre es leicht genug. Er schickt das Boot aber zurück nach Deutschland. Was? Und kriegt es tatsächlich einige Monate später wieder zurück. Und zwar in so gutem Zustand, dass der mazedonische Zoll ihm Einfuhrgebühren für ein neues Boot berechnet. Ich habe es meinem Kumpel ausgeliehen, dem habe ich vor 3 Jahren gesagt, na klar kann er das für seinen Sommerurlaub haben. Ich stehe zu meinem Wort. Dann schicke ich es halt mal rüber, ist doch kein Problem. Nee, tatsächlich diese Faltboot-Company, Pionier, glaube ich, Pionier-Faltboot-Company, die finden es gut, was er da macht und was er vorhat und die unterstützen ihn. Und die sind auch die, die ihm unterwegs dann einfach mal das Boot reparieren. Aber mal ganz ehrlich, bei dem Namen und dem Unterfangen, was der gute Mann da betreibt, ist das ja auch mal echt eine Hammerwerbung. Speck. Ich vermute, das ist auch der Grund, warum sie es gemacht haben. Also das, ich weiß nicht. Virales Marketing. Ich weiß nicht, was so ein Faltboot kostet, aber wenn man da als Faltboot-Company kann man sicherlich da mal ein bisschen aber auch großzügig hier sein. Hier nochmal eingehakt. Ich meine, wir haben 1932. Mit Internet ist ja nicht viel. 1932, zumindest nach meinen letzten Recherchen, hat er deswegen die Fotos dabei, schickt er quasi dann an die Firma Bilder. Weil ich meine, der muss ja irgendwie beweisen, dass er das wirklich macht. Also wir werden später nochmal ganz kurz dazu kommen. Der macht einfach die ganze Zeit Selfies. Er hat noch so einen Selfie-Stick dabei, das habe ich euch vorhin nicht erklärt. So, er hat auf seinem Paddel vorne, klemmt er immer die Kamera und... Ja, der ist auch irgendwie so 8 Kilo schwer und aus Blei. Damals war das noch so, Kinder. Also er hat jedenfalls jetzt, nachdem er dann den Einfuhrzoll bezahlt hat, hat er sein Boot wieder. Es hätte auch ja viel schlimmer kommen können, zum Beispiel, dass der ganze Fluss zufriert, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, wo er auf sein Boot gewartet hat und jetzt sitzt er halt da insgesamt 5 Monate fest. Alter. Du musst auch überlegen, der muss die ganze Zeit, also immer wenn er ins nächste Land kommt, muss der ja Geld tauschen, was es auch für ein Wertverlust sein muss, von seinem Geld, das er dann einpackt. Interessanter Punkt, habe ich gar noch nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt. Das sind tatsächlich viele praktische Probleme. Er müsste ja auch immer einreisen eigentlich. Wie macht man das, wenn man auf so einem Fluss paddelt? Und ich meine, irgendwie mit Sprache wird es bestimmt auch nicht leicht. Und ich rede jetzt nicht davon, irgendwo Herberge zu kriegen. Mit Hand und Fuß versteht dich jeder und kannst Geld verdienen. Aber stell dir mal vor, es ist tatsächlich so, eine Arbeitskollege von mir überlegt, etwas aus den USA sich schicken zu lassen und hat mich bezüglich Zollbestimmungen in Deutschland gefragt. Und der kann halt nicht so toll Deutsch. Das ist echt... Nicht so einfach. Aber halte diesen Gedanken nur für 1-2 Absätze. Gerne. Im Frühjahr bricht Speck auf und über die Grenze nach Griechenland. Eines Nachts schlägt er sein Lager am Flussufer gegenüber der Eisenbahnstrecke auf. Jedoch bleibt er dort nicht lange unbemerkt. Die Zugbesatzung meldet den vermeintlichen Landstreicher als verdächtige Gestalt und so wird Oskar des Mitternachts unsanft aus dem Schlaf gerissen. Als er die Augen öffnet und aus dem Zelt krabbelt, blickt er in die Mündung von 2 Gewehren. Dahinter stehen 2 Grenzsoldaten und dahinter 2 Pferde. Die Pferdemafia! Schnell wird klar, dass sich die Situation aufgrund der Sprachbarriere nicht so einfach wird auflösen lassen. Aha, also tatsächlich, genau der Punkt, die stehen da, da liegt einer in seinem Bootzelt, also tatsächlich war das irgendwie, glaube ich, einfach so ein Dach über das Boot drüber, wo er gepennt hat, und versucht denen mal klar zu machen, was du da tust. Also, I am Speck, I just want to go to Zypern. Ah, Speck, ah, I know Speck. Jetzt ist es aber so, dass die halt irgendwo in der Pampa stehen und jetzt bleibt einer der Grenzbeamten zurück, damit Oskar mit dem anderen, mit dem Pferd, durch die Hügel zu einer Bergfestung reiten kann. Also zu der Basis oder wie auch immer, ich weiß nicht. Kleine Frage, hat er sein Boot schon zusammengefaltet und eingepackt? Nee. Der Grenzbeamte bleibt bei quasi. Dem Bootfeld zurück. Oh oh. In dieser Bergfestung wird er dem Kommandanten vorgeführt und der ist eigentlich ein ganz netter Kerl, und als der das griechische Visum in dem Pass entdeckt, also Oskar hat sich wirklich auch vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, fängt er sofort an, sich komplett zu entschuldigen und besteht darauf, dass der andere mit in seine Privatgemächer kommt, um dort Kaffee und Wein zu trinken. Also Speck und der Kommandant sind hier sofort dicke Buddies. Ja. Kaffee und Wein? Ich weiß, das ist jetzt echt eine dumme Nachfrage, aber die Kombination habe ich mein ganzes Leben noch nicht getrunken. Ich glaube nicht, dass du es zusammentrinkst, sondern eher so ein wir bechern den ganzen Abend Wein und zum Abschluss trinken wir einen Kaffee oder eben andersrum. Es ist zu spät, ich werde das probieren müssen zusammen. Wir finden das heute noch raus. Ich dokumentiere. Halb. Oskar kann seine Reise fortsetzen und in Thessaloniki. Ich entschuldige mich bei allen Thessalonikiern. Das heißt garantiert nicht so. Du machst es nur noch schlimmer. Ich habe tatsächlich mehrere griechische Arbeitskolleginnen und Kollegen. Die werden mich sicherlich korrigieren, wenn du ihnen davon erzählst. Gerne. Dort hat er zum ersten Mal Salzwasserkontakt. Und jetzt ist es so, dass Faltboote nicht unbedingt für das Meer gemacht sind. Hm. Oskar selbst vergleicht sein Gefährt mit einem Fahrrad. Auf dem Fahrrad musst du treten, sonst fällst du um. In einem Faltboot kannst du segeln, solange das Wetter dir gnädig ist, aber du musst auch ununterbrochen rumhantieren und fortlaufend steuern, damit der Bug in der richtigen Position ist, um jede einzelne Welle zu überstehen. Das glaube ich nämlich auch, sofort. Ich meine, das ist ja wirklich einfach auch nicht groß, so ein Ding. Nimm nur einmal die Welle falsch und dein Boot dreht sich seitwärts und du dich kopfüber nach unten. Mhm. Dein erstes Kentern auf offener See wird auch dein letztes sein. Vollkommen recht, kann man sich sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn du das, ich meine, die Sportpaddler, die drehen sich ja da einmal irgendwie rum und sind dann wieder mit dem Kopf oben und waren kurz unter Wasser mit der Eskimo-Rolle, überhaupt kein Problem. Aber er hat ja da Gepäck in seinem Boot und sonst was. Der macht auch nicht einfach mal hier so locker flockig eine Eskimo-Rolle und hat den Kopf wieder über Wasser. Und hat es jetzt garantiert auch nicht so und so lange geübt. Und die Sportler haben ja auch keine Faltboote, die möglichst leicht sein müssen, sondern so bestimmt aus, keine Ahnung, heute Carbon oder sowas gebaut Teile, die mega leicht und mega wendig sind. Und dieses Faltding hat garantiert immer Mordskompromisse. Das Glück ist Oskar jedenfalls hold. Bei bestem Wetter paddelt er die gesamte griechische Küste entlang. Alter Schwede. Er nennt die Bedingungen den Traum eines jeden Kajakfahrers. Ey, das glaube ich aber sofort, dass der, ey. Der hat wahrscheinlich einfach nur ein komplettes Grinsen so einmal rundum. Gibt es da ein Bildband? Es gibt Fotos, ja. Nein, aber kann man ein Bildband kaufen? Ich glaube nicht. Das wäre voll, ich hätte jetzt voll Bock drauf. Mal ganz ehrlich, wenn der Typ irgendwie so als Charakter in Dungeons and Dragons oder sowas erstellt worden ist, hat er einfach Glück 20 gewählt als Initialwert. Noch? Ja, das auf jeden Fall. Hold that thought. Doch jede Küste hat irgendwann mal ein Ende. Zumindest, wenn man nicht immer nur im Kreis um ein Land rumfahren will. Also liegt er irgendwann ein letztes Mal am Strand der griechischen Insel Andros an. Und dort ist er gerade erst angelandet und schon kommen zwei kleine Mädchen in weißen Kleidern über den Strand auf ihn zugelaufen. Spiel mit uns für immer und immer. Ich finde auch, das ist so der gruseligste Satz in diesem ganzen Ding. Welcher Film ist das? Keine Ahnung, du hast gerade einfach irgendwas erfunden. Aber ich denke da auch sofort an Shining und so. Ja. Aber das ist doch irgendwie so das Klischee-Horror-Element. Am besten Zwillingsmädchen in weiß gekleidet, so wie in Shining, die dann irgendwas singen. Aber völlig egal. Alles gut, sie haben Brot und Eier dabei, bunte Eier sogar. Brot und Eier, die Eier sind bunt. Wir stechen die Haut nicht in den Hals. Auf der wohlhabenden Insel sind nämlich gerade die Osterfeierlichkeiten in vollem Gang. Gerade Osterfeierlichkeiten. Ich hoffe, du hast ein Stechpaddel dabei. Er wird zu einem Tanz bei einem Schiffseigner eingeladen, wo er trinkt und tanzt und mit jungen Damen flirtet. Das ist aber der, nicht den beiden jungen nein, Damen, nein, das wäre ganz schön creepy. Nein, okay. Nein, nicht den beiden. Aber hey, ich kann Boote falten, knickknack. Das ist der Kontrast, den dir das Kajak bietet, beschreibt er jenen Abend. Gerade noch rang er auf hoher See mit den Wellen, schon steht er fein herausgeputzt mit seinen Trockentankklamotten in einem Club und genießt das süße Leben. Also das ist genau das, was Philipp gerade gesagt hat. Er hat auch einfach, ihm scheint die Sonne geradezu aus dem Arsch. Jetzt ist Zypern nicht mehr weit. Also er ist jetzt schon am Ende von Griechenland. Da ist jetzt nur noch ein kurzes Stück. Und so langsam fängt er aber an nachzudenken. So, es lief alles so hervorragend bisher. Irgendwie ging es bisher zu gut. Also beschließt er kurzerhand, Kajak-Geschichte schreiben zu wollen. Oh oh. Das hat er bisher noch nicht. Ach komm, nach Zypern, das ist ja noch relativ kontrolliert. So. Okay. Warum sich mit Zypern zufrieden geben, wenn man auch nach Seeland fahren kann? Nach? Atlantis! Neuseeland. Sehr nah dran. Australien. Australien. Ah. Wow! Finde ich super. Für Zypern 2400 Kilometer. Na komm, warum nicht Australien? Heute Sandkasten, morgen Moskau, übermorgen die Welt! Ich finde es fast schade, weil ich habe tatsächlich gerade den Gedanken gehabt, als du mit den Ostern erzählt hast und auf diesen Eiern runden geritten hast, habe ich gedacht, dass er vielleicht zu den Osterinseln weiterfährt. Ja! Nee, tatsächlich Australien. Also nimmt er sich vor. Ja. Leider ertrinkt er am nächsten Tag. Vorerst behält er seinen Plan sicherheitshalber für sich, nur für den Fall, dass es vielleicht doch auch irgendwie nichts wird und er will sich ja nicht lächerlich machen. Kurze Frage, von was in der Welt finanziert sich der Herr Speck? Der in Deutschland seinen Laden zumacht, weil er kein Geld mehr hat und in eine Mine arbeiten will. Von was finanziert er sich den Trip bis dahin? Okay, vielleicht hat er alles verkauft, was er besaß. Aber womit finanziert er sich dann den imaginären Trip bis nach Australien? Kommen wir dann nochmal ganz kurz dazu. Also das, die meiste Zeit ist er einfach wirklich, hat er so viel Glück, dass er dann irgendjemanden findet, der ihn dann irgendwohin einlädt, dass er irgendwo einen Fisch fängt oder keine Ahnung was. Er hat ein bisschen was an Essen dabei, aber das ist wirklich nicht die Welt. Ja. Wichtig ist hauptsächlich Wasser, dass er halt immer irgendwie seinen Tank voll Wasser hat. Aber Wasser kriegst du ja dann auch meistens irgendwo, ne? Ja, schwimmst du die ganze Zeit praktisch drin. Praktisch. Er ist entschlossen, bis nach Australien zu paddeln. Also segelt er um Zypern herum, landet in Syrien an und fährt gut 200 Kilometer, auch wieder Luftlinie, mit dem Bus quer durch die Wüste bis zum Euphrat. Mit dem Bus, okay. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig nach Linienbus, so 200 Kilometer, aber das ist halt, ja. Halt so ein Reisebus. Meint man ja. So. Nee, es ist halt ein Bus in Syrien auf einer Strecke, wo es quasi keine Straßen gibt. Genau. Sondern nur Wüste. Ja. Also es war wahrscheinlich der unangenehmste Teil der Reise, könnte ich mir vorstellen. Naja gut, wobei ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es unkomfortabel, aber du hast nicht die Angst, dass du die ganze Zeit ersäufst, wenn du in irgendwelche Stromschnellen gelangst. Die ganze Zeit dein Faltboot auf dem Schoß. Das ist ja auch blöd. Kommst dir in der Wüste ganz schön blöd vor. Ja, nee, aber weißt du, was mega witzig wäre, wenn das so ein schnell Aufklappmechanismus hätte und ab und zu kommt immer ran, dann klappt sich das so auf im Bus und alle würden so, oh nein, wird dann der Bus voll, oh klapp's an, oh, Entschuldigung, ich wollte es nicht, Entschuldigung. Ich meine, Syrien, also da fällt er doch jetzt zusätzlich echt auf wie ein bunter Hund. Also das ist ja... Er kommt jetzt langsam in Gegenden, wo es auch... in Gegenden, wo halt echt auch einfach... Alles nicht mehr ganz so einfach wird. Ja. So, Europa ist ja alles immer noch irgendwie cool und easy, ja. Aber jetzt wird es dann auch langsam interessanter. Vor allem, das hat er ja auch nicht geplant. So, bis Griechenland hat er alles irgendwie noch, hat er alles sich vorher ausgedacht. Oh Mann. Von dort ab schippert Oskar an einigen Dattelplantagen vorbei und immer tiefer in eine Gegend, in der an den Ufern fast nur noch Männer zu sehen sind. Arabische Männer. Männer, die ihn auch mal in ihre Dörfer und Hütten einladen. Und Männer, deren Gastfreundschaft man lieber nicht ausschlägt. Oskars Regel, lieber eine schlechte Mahlzeit in einem Haus voller Ungeziefer, als im Dunkeln erschossen zu werden. Because, das ist eine sehr, sehr gute Regel. Because that's just what Arabs did. Wow. Also, ihr kennt es ja vielleicht. Also, nein. Ja heute, nein. What? Ihr kennt das ja, seid ihr noch nicht erschossen worden. Nein, aber man kennt ja dieses Thema Gastfreundlichkeit in arabischen Ländern. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist ein Zeichen von Respekt, dass du das einfach nicht ausschlägst. Und früher war das halt alles nochmal eine Stufe härter. Okay. Und wenn du wirklich Gastfreundlichkeit abgelehnt hast, dann war das feindselig. Dann war es die längste Zeit am Leben. Konntest du froh sein, wenn du da irgendwie mit heiler Haut davon gekommen bist? Also so ganz ungebildet ist er dann scheinbar nicht, weil ich meine, in dem Ausmaß musst du das erstmal wissen, dass das so krass ist. Ja. Immerhin hat er einen Meister. Meister Speck? Meister Wo Speck. Seid ihr nur? Also sitzt Meister Speck hin und wieder in einer schäbigen Hütte auf dem Lehmboden und isst hartes Brot von einer Kupferplatte. Dazu etwas Tunke und trockenes Ziegen- oder Schafsfleisch. Natürlich isst man mit den Händen, also nur mit einer Hand, um genau zu sein, weil wenn man beide Hände nehmen würde, würde das auch wieder den Gastgeber beleidigen. So, es gibt dann auch noch so ein paar andere Tretminen, in die man potenziell tappen könnte. Aber ich wollte gerade sagen, ich finde, der stellt sich ja bis jetzt mega gut an, auch voll, dass dir niemand auf die Füße getreten ist. Das ist so. Das ist auch unhöflich. Das könnte tatsächlich so die Ausnahmegeschichte werden. So. Naja, warten wir mal. Ich kenne dich, Jürgen. Eines Nachts, Oskar döst langsam in seinem Boot treibend vor sich hin, wird er von Schüssen geweckt. Schüssen, die ganz offensichtlich ihm gelten. Oh. Vor lauter Schreck paddelt Oskar sofort los. Nur leider in die falsche Richtung. Stromaufwärts. Es fallen weitere Schüsse. Die Nacht ist klar, der Vollmond scheint hell, aber Oskar kann sich im Schatten des Unterholzes verstecken. Wow. Dummerweise muss er jetzt den Weg aber auch wieder zurück. Also er weiß überhaupt nicht, was passiert. Er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Er paddelt einfach los, versteckt sich. Nachvollziehbar. Aber um wirklich wegzukommen, er kann ja nicht stromaufwärts flüchten. Das ist was du eigentlich nicht sehr lange durchhältst, glaube ich. Yeah. Also er muss wieder an der Stelle vorbei. Und er lässt sich ganz langsam, ganz leise flussabwärts treiben, darauf bedacht, das Paddel wirklich nur im Notfall zu benutzen. Und er hört dann sogar am Ufer Stimmen, als er da so entlang treibt. Und die gehören wahrscheinlich den Schützen, aber sie scheinen ihn nicht zu bemerken. Und er kommt hier komplett heil aus der Nummer raus, aber er erfährt nie, wer in der Nacht auf ihn geschossen hat oder warum. Wow! Okay. Aber auch wie creepy das doch sein muss für dich selbst. Du verstehst die Landessprache, wo auch immer du dahin kommst, nicht. Hast du keine Ahnung. Du paddelst irgendwo auf dem Fluss lang, jemand schießt auf dich und hallo, wenn du wenigstens weißt, warum du stirbst, glaube ich, gibt dir das so eine gewisse Closure. Aber in dem Fall gruselig. Ja, aber auch wie krass es ist, dass du dich da einladen lässt von Leuten, deren Landessprache du nicht sprichst, dass du da wirklich, und ich wiederhole es nochmal, in kein Fettnäpfchen trittst und keinen Fauxpas begehst. Ganz unglaublich. Weiter geht die Reise. Einige Wochen später erfährt Oskar von ein paar Nachahmern. May und Fischer mit Namen. Jung, motiviert, deutlich besser ausgerüstet als er. Aber Scheißnamen. Schicken die sich, stimmt, wirklich mit Speck, also ernsthaft. Nothing beats Speck. Die schicken sich an, ihm auf seinen Trip nachzufolgen. Aber sie machen einen entscheidenden Fehler. Sie schlagen die Gastfreundschaft der Araber aus. Und liegen eines Morgens tot mit ein paar Löchern im Leib in ihren Zelten. Wow. Komplett ausgeraubt. WTF? Das ist krass, oder? Also das finde ich auch echt bemerkenswert. Das zeigt, dass der mega weitsichtig war und dass er eigentlich die Lage komplett unter Kontrolle hat. Jetzt haben wir ganz böse gesagt, das, was du, also die Story jetzt gerade so isoliert mit die Araber, das klingt jetzt einfach gerade wie eine echt schlimme, so Indiana Jones-artige Wahrnehmung von anderen Kulturen. Wirfst du mir gerade Rassismus vor? Nein. Ich sag nur, wenn man das so... Nur deinem Text. Ja, wenn man halt nur diese Sachen so im luftleeren Raum wahrnimmt. Naja, es lässt sich ja jetzt auch nicht mehr ganz hundertprozentig alles irgendwie so ganz genau nachvollziehen. Ja, und du kannst hier ja nur noch mit irgendwie mit solchen Gattungsbegriffen irgendwie, um überhaupt, dass ihr euch das überhaupt vorstellen könnt. Nein, alles gut. Ist natürlich nicht meine Absicht, irgendjemanden zu beleidigen. Außer vielleicht die Franzosen, aber die kommen heute gar nicht vor. peinlich berührte Stille. So, ihr habt vorhin schon mal die Frage gestellt, wie finanziert man solch ein Abenteuer eigentlich? Ja. Tatsächlich hält er gelegentlich unterwegs Vorträge über seine Reise. Mhm. Er hat ja auch ein paar Bilder offensichtlich dabei. Ich weiß in nicht, der Sprache, die niemand versteht. Naja, ich denke, mit Englisch kommt man dann oder mit keine Ahnung, mit Bildern, irgendwie kommt man schon durch. Ich meine, es ist 1932, es ist nicht 1700 irgendwas. Okay. Und so richtig weit weg ist er ja jetzt auch noch nicht. Also irgendwie kann man sich da schon noch durchmogeln. Okay. Wahrscheinlich. Offensichtlich. Ja. Er schreibt auch ab und zu Gastartikel für Zeitungen in der Heimat. Und er kann sich damit leidlich über Wasser halten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier steht pun intended. Tatsächlich. Danke, Philipp. Danke. Ja. Ich habe so viel Vertrauen in euch. It's like American beer fucking close to water. Nein, having sex in a canoe is like American beer. So ist es. Er schafft es bis nach Persien, wo er total ausgehungert Halt in einer kleinen Siedlung macht. Es gibt keinen Laden, keinen Bazar, nur ein paar Lehmhütten und ein paar barfüßige Polizisten. Die sind sogar recht freundlich, kontrollieren seinen Pass, den sie falsch herumhalten, und schließlich schlachten sie einen Vogel und laden den Fremden zu einer Mahlzeit ein. Einen Vogel? Sind mal nette Polizisten. Und das ist eine tatsächlich sehr großzügige Geste für das arme Dörfchen, also sehr großzügig, denn die Einwohner dort sind bettelarm und so hungrig, dass der Barbier die von Oscar abgenagten Knochen ein zweites Mal abnagt. Und manche davon sogar einfach aufisst. Die Knochen, okay. Die Knochen. Wow. Also nur um es mal so zu zeigen, Gastfreundschaft ist ein Thema. It's a thing. Oscar paddelt und segelt weiter am Persischen Golf entlang. Von einem großen arabischen Segelboot aus winken ihm eines Tages einige Seeleute zu. Er solle doch an Bord kommen und mit ihnen trinken. Aber Oscar hat gerade guten Wind, also er hat sein Segel aufgespannt und lehnt dankend ab. Wie war das noch gleich mit der Gastfreundschaft? Nicht so gut. Die Kugeln schlagen nur wenige Zentimeter neben seinem Faltboot ein. Oscar dreht. Es ist halt wirklich so. Also ich schreibe ja sowas, um dann so gewisse Erwartungshaltung zu schüren und einfach, dass es absurd klingt, ja. Gastfreundschaft ablehnen, dann schießen die auf dich und es passiert aber halt ganz genauso. Stell dir mal ein fränkisches Wirtshaus vor. Wollen Sie noch einen zweiten Kloß oder wollen Sie noch ein wenig Nachschlag? Na, danke, es reicht. Bam! Aber so ist es ja, also verbal zumindest. Ja, da bleibt es halt beim Verbalen. Verbal. Oscar dreht sich um und sieht, dass er von einem vollbesetzten Ruderboot verfolgt wird, aber der Wind steht zu seinen Gunsten. Wieder mal hat er Schwein und er segelt den Schmugglern einfach davon. Speck hat Schwein. Habe ich Schmuggler gesagt? Das auf dem Boot waren Schmuggler. Ich verstehe. Es ist gerade wie so ein Indiana Jones Film. Die Schmuggler, die Araber. Wir haben ja schon des Öfteren gesagt, wir haben ja tatsächlich schon viele Stories gehabt, die zu Filmen gemacht wurden. Aber zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich würde eine TV-Sendung sehen wollen. Ja, stimmt. Eine Serie. So, ja, Netflix-Exclusive. Mr. Speck. Aber also Speckboat. Irgendwie ist er mit Persien unglücklich. Speckboat. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt. Ihm missfällt Persien. Es wird ihm doch relativ oft Gewalt angedroht. Er wird später auch mal sagen, dass er da nicht mal mehr mit dem Flugzeug drüber fliegen will. So, okay. so bleibend ist der Eindruck, den Persien bei ihm hinterlässt. Yeah. Wobei sie ihn jetzt, ich sag mal... Es war jetzt noch nicht alles so. Also ich konnte es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Aber und jetzt habe ich mal noch mein immens klaffendes Wissen vorzutragen. Also Persien an sich existiert ja nicht mehr. Das ist jetzt Iran. Jordanien? Oder das ist da hinten die Gegend? Das ist halt so die Region, ja. Ich weiß auch nicht genau, von wo bis wo das dann reicht. Ja, aber er ist jetzt auf jeden Fall kurz vor der pakistanischen Grenze. Und dort muss er eines Nachts in der Nähe von hohen Klippen anlanden, weil er wirklich einfach hundemüde ist und mega ausgehungert. Er hat nämlich nicht geschlafen. Er zieht sein... Das ist auch nicht so einfach, glaube ich, wenn du auf dem Meer in so einem Boot irgendwie dahin paddelst, kannst du ja auch nicht einfach mal irgendwie die Augen zumachen. So. Ich glaube dir. Ja. Er zieht sein Kajak ganz weit den Strand hinauf, marschiert dann am Ufer entlang zu ein paar Booten, die er in der Ferne entdeckt hat und die stellen sich aber als Wracks heraus, also die da irgendwo halt angestrandet sind. Und so schlendert er enttäuscht zurück zu seinem Boot und stellt fest, dass sein Boot weg ist. Panik bei unserem lieben Oscar. Eieieiei. Hier steht er nun in einem unfreundlichen Strand, in einem unfreundlichen Land, voller unfreundlicher Halsabschneider, Diebe und Schmuggler. Und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, dann bitte zahlen Sie... Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Nee, also sein ganzes Hab und Gut ist weg, was natürlich jetzt hauptsächlich mit Pass und Geld irgendwie ein Problem ist. Sicherlich an der Stelle sind auch die Fotos schon von einem gewissen Wert, zumindest für ihn persönlich. Aber auch sein Kajak ist weg. Also er hat natürlich auch keine Möglichkeit, da wieder wegzukommen. Das wäre jetzt echt der Schluss von Season 1, damit man schön die Leute dazu bringt, boah, ich will Season 2, das produziert wird, ich will das weitergucken. Guter Zeitpunkt dafür. Guter Zeitpunkt. Oben auf den Klippen sieht er ein paar Hütten stehen, wo er natürlich als erstes mal hingeht. Und dort findet er auch zwei bewaffnete Polizisten vor. Und die sind zwei sehr unkooperative bewaffnete Polizisten. Vergleichsweise. Und erst als er ihnen weismacht, dass er auf Einladung des Scheichs von Teheran im Land ist. Wow! Boah, das kann aber auch schief gehen. Leck mich am Arsch. Bemühen die sich überhaupt irgendetwas zu tun. Und zwar ein Boot loszuschicken und ihn ins nahegelegene Grenzstädtchen zu bringen. Sein Gefährt hat er aufgegeben. Naja, er versucht jetzt Hilfe zu bekommen, halt von der Polizei. Was macht man auch sonst? Ja, in einem fremden Land, du suchst erstmal die Ordnungshüter auf. Oder hello, die I am Speck, please help me. Genau. Er steht jetzt dann in diesem Grenzstädtchen vom Polizeichef und der ist auch nicht sehr kooperativ. Der lässt sich erst zum Handeln bewegen, als Oscar ihm die Hälfte von dem Geld verspricht, das in dem Boot, in seinen Kanistern irgendwie versteckt ist. Also war da wirklich Geld drin? Quasi als Finderlohn. Ja, es war Geld drin. Und tatsächlich kriegt er am nächsten Morgen sein Boot zurück. Also, knack, knack, du weißt genau, was da halt lief. Also das haben dann irgendwelche Leute irgendwie, das waren andere Seefahrer, glaube ich, die hatten es an ihr Schiff dann gebunden und die haben behauptet, es wäre ja auf offener See getrieben. Aber er hat es nach seinen Erzählungen extra weit den Strand hochgezogen, weil er ja weiß, hier so am Strand und Brandung, und es wäre ja schlimm, wenn das einfach wegkäme. Also er ist überglücklich und er gibt gerne die Hälfte der 80 englischen Pfund, die er noch besitzt, an den Polizeischiff ab. Also man kommt offensichtlich auch mit englischen Pfund relativ weit. Er ist einfach nur happy, dass er sein Kajak zurück hat. Jetzt ist er insgesamt, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Aber Sekunde, bevor wir weitermachen. Was ist der Name von seinem Boot? Es muss doch einen Namen haben. Boote haben doch immer Namen. Ja, Sonnenschein. Ah, stimmt, das ist immer noch das Gleiche. Naja, ja, es wurde, glaube ich, mal repariert, aber es wurde noch nicht komplett ausgetauscht. Also es heißt immer noch Sonnenschein. Es heißt, glaube ich, Sonnenschein, ja. Okay. Ist der Commonwealth als solches, ist es noch quasi 1932? Existiert es noch? Das nach dem Ersten Weltkrieg ist das ein bisschen. Nee, kann ja nicht. Weil ich überlege, Indien gab ja noch hier. Indien war ja Teil des Commonwealth und ich überlege, ob Pakistan auch Teil des Commonwealth war. Ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil du wegen dem Pfund. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp für die zukünftigen Folgen. Dominik, stell bitte keine Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das wird sonst einfach peinlich für mich. Ich sollte deine Gedanken vorher lesen. Das wird sonst peinlich für mich. Oscar ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber er ist jetzt schon 3 Jahre unterwegs. Alter. Wow. Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Oh, das klang jetzt so, ja, er paddelt und paddelt und paddelt, aber es sind 3 Jahre. Ich meine, er war ja zwischendurch mal 5 Monate in Mazedonien festgesessen, mal irgendwie ein paar Wochen hier. Und es ist so, dass die Kunde von seiner Reise inzwischen weit schneller vorankommt als er. Also er paddelt gerade die indische Küste hinab und jede Nacht kampiert er in Gesellschaft. Oftmals ist sein Boot von Schaulustigen geradezu belagert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dann fängt es an, dass es entweder richtig witzig wird oder unglaublich anstrengend. Na, anstrengend wird es kurz vor Thailand, als er zum ersten Mal Kontakt mit dem Monsun macht. Kurz vor Thailand. Also Zitat, in größeren Booten beten die Seemänner, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Bei schlechtem Wetter betet man auch im Kajak. Jedoch mit beiden Händen fest um das Paddel verkrampft und beiden Füßen hart auf dem Ruderdings. Also er nennt es Rudderbar. Das ist ein englisches Zitat. Halt irgend so eine, weißt, wo man mit den Füßen irgendwie mitrudert. Keine Ahnung. Yeah. Es sind keine langen Gebete, nur ein Schrei nach Überleben. Und wie oft dieser beantwortet wird, weiß nur Gott allein. Drama, Baby. Ich würde sagen, er hat wirklich einen Glückswert von 20. Das ist echt unglaublich. Das Wasser prasselt in Strömen auf Oscar herab und gelegentlich treiben ihn die Winde meilenweit von seinem Kurs ab. Einmal auf hoher See, als sich der Wind gegen ihn stellt, paddelt er die ganze Nacht, nur um am nächsten Morgen festzustellen, dass er kein bisschen vom Fleck gekommen ist. Wow. Er kämpft sich mit letzter Kraft an die Küste, wo er nach 30 oder 40 Stunden paddeln seine Hände kaum mehr öffnen kann. Diesmal verspürt er keinerlei Hunger, nur ein tiefes Gefühl von Erschöpfung. Verständlich. Krass, oder? Ein bisschen. Ey, ich sitze hier echt mit offenem Mund, das ist unglaublich. Wie? Immer weiter. Er paddelt bis nach Singapur und dort wird dann auch tatsächlich mal sein Boot komplett ausgetauscht, also er kriegt ein neues. Und er fährt weiter die Küste entlang, unaufhaltsam in Richtung Australien. Sie haben es bis Singapur geschafft. Dann schauen wir mal, was hinter dem Vorhang ist. Ein neues Boot! Du hast ja vorhin vollkommen zu Recht gefragt, wie das Boot heißt. Ich stell dir mal den emotionalen Moment vor, wenn du von deinem Boot Abschied nimmst. Das muss doch total krass sein. Weil ich meine, er hatte ja jetzt jahrelang, er hatte die Gesellschaft anderer Leute, aber sein Boot ist es ein bisschen wie Castaway mit dem Volleyball. Aber jetzt stell dir mal vor, den emotionalen Moment, wenn du dann mit deinem neuen Boot weiter paddelst und dann erstmal an Malaria erkrankst. Kann ihn zwar kurzzeitig bremsen, aber nicht aufhalten. Okay. Es war so, er würfelt mal kurz eine 1, scheiße, danach aber wieder nur 20. Ja, er erkrankt an Malaria und kuriert sich irgendwo so ein bisschen aus, aber halt auch nur so ein bisschen und paddelt dann irgendwie so halbkrank weiter und dann zerwürfelt sie ihn nochmal richtig, aber es macht ihm alles, es hält ihn alles nicht auf. So, das ist echt der Hammer. Auf einer Insel irgendwo in der Nähe von Bali kommt er mit den Eingeborenen ins Gespräch. Sie plaudern über dies und jedes, über die Strömungen, über die beste Zeit am nächsten Tag aufzubrechen, über die schönen leeren Wasserflaschen, die Oscar dabei hat. Oscar möchte die aber ganz gerne behalten und sagt das den Eingeborenen auch, woraufhin diese von dannen ziehen. Mit seinen Wasserflaschen. Um ihn später in der Nacht unsanft aufzuwecken. Als Oscar aus dem Zelt krabbelt, sieht er, dass die Männer mit etwa 20 Mann Verstärkung angerückt sind. Einige tragen Speere, andere Schwerter, wieder andere Macheten. Oscar fragt, was sie von ihm wollen, bekommt aber keine Antwort. Also tut er das wohl einzig Sinnvolle, was man in einer solchen Situation tun kann. Singen! Tanzen. Er klappt die Zeltplane zu und legt sich wieder hin. Einige Minuten später hört er einen der ungebetenen Gäste in einem ruhigen Ton auf ihn einreden, also von außerhalb des Zelts, und gleichzeitig macht sich der Brabbelnde aber am Eingang von Oscars Zelt zu schaffen. Jetzt hat er die Faxen dicke. Er zieht seinen ungeladenen Revolver und bittet höflichst darum, dass man ihn doch in Ruhe lassen möge. Die Eingeborenen sind eingeschüchtert von dem Revolver, treten einige Schritte zurück, aber so ganz verscheuchen lassen sie sich nicht so ein. Es hat gerade irgendwas von, leg dich fein nett mit der alten Lisbeth an in der Innenstadt. Die ist echt nett, aber wenn du es übertreibst, eieiei. Der Typ mit dem beruhigenden Gewaffel steht langsam auf und redet weiter auf Oscar ein. Der wertet das als friedliche Annäherung, so ja, okay, der redet jetzt hier wieder einfach freundlich weiter, und dann beschließt er, die Pistole zur Seite zu legen. Mit einem gellenden Schrei springt der andere nun auf den unbewaffneten Oscar zu und legt ihm die Hände um den Hals. Jetzt kommt auch Bewegung in den Rest der Truppe. 5 oder 6 packen Oscar, zerren ihn zu Boden. Kurz darauf liegt er unter einem Haufen Wilder, halb in seinem Kajak und halb am Strand. Es hat gerade was von so Asterix, von so einer Staubwolke, aus der nur einzelne Sachen wie so ein Fisch oder in dem Fall vielleicht ein Stechpaddel rausgucken. Ich glaube, man kann es sich auch ungefähr so vorstellen. So, er setzt sich zur Wehr und er bekommt auch kurz eine Hand frei, mit der er dann den Griff um seinen Hals lösen kann. Aber im Eifer des Gefechts zerreißt sein Sarong. Was ist das? Das ist halt so ein Gewand, das er zum Schlafen trägt. Und fast vollkommen nackt wird er von den Eingeborenen schließlich gefesselt. Dann plündern sie sein Kajak. Und anschließend wird Oscar an seinen Haaren über den Strand gezogen, während die Angreifer fortlaufend auf ihn eintreten. Wow, ouch. Das tut weh. Und jetzt kommt auch so richtig Leben in diese Eingeborenen, die sind in Ekstase. Ach, jetzt erst? Ja, die sind komplett außer sich, ja. Also die, wahrscheinlich sieht man nur noch das Weiße in ihren Augen. Yeah. So, das ist dieser klassische Moment, ja. Sie kennen den weißen Mann sonst nur als Unterdrücker und jetzt sind sie jetzt am Zug. Jetzt können sie mal rauslaufen an einem. Sie haben die Macht. Sie haben die Macht über einen nackten, gefesselten, panischen, arbeitslosen Elektrikermeister aus Hamburg. Die Wilden tanzen machttrunken um ihn herum und immer mal wieder blitzt eine Machete vor Oscars Gesicht auf. Der Versuch des Gefangenen mit Worten zu deeskalieren scheitert logischerweise. Jetzt verliert ihr mir den Speck. Also hält er irgendwann einfach die Fresse und ergibt sich seinem Schicksal. Dann hört das Gekreische und Getanze plötzlich auf und der eingeborene Anführer zieht sich mit ein paar seiner Gefolgsleuten zurück. Eine Stunde lang liegt Oscar da, von etwa 10 Männern bewacht und hart der Dinge, die da kommen. Plötzlich kommt unvermittelt einer der Wachen auf ihn zu, schlägt ihm kräftig aufs linke Ohr und tritt ihm dann ein paar Mal gegen den Hinterkopf. Warum das linke Ohr? Dann geht er wieder zurück zu den anderen. Ich weiß nicht. Ist das eine Symbolik? Oder? Möchtest du ihn fragen? Nee, das, wahrscheinlich schlägt er ihn einfach und es war halt zufällig das linke Ohr. Okay. Und daraufhin dauert es einen Moment, bis Oscar bemerkt, dass er auf dem linken Ohr taub ist. Oh, okay. Sein Trommelfell war bei dem Schlag geplatzt. Wow, oh mein Gott. Oh. Also jetzt... Ich glaube, die Sonne aus seinem Arsch ist gerade so richtig am Untergehen. Eieiei. Die Sonne geht in meinem Arsch unter. Und es dauert jetzt echt einige Stunden, bis hier wieder was passiert. Und die Wachen haben vermutlich auch einfach keine Lust mehr, ihn zu beobachten und ziehen einfach von dann. Also sie schleifen ihn erst noch irgendwie in so ein Eck unter den Fels und glauben dann, wo er ist, keine Bedrohung und gehen in die gleiche Richtung, in die vorhin der Anführer gegangen ist. Ein Silberstreif am Horizont, würde ich mal sagen. Jetzt hat sich bei dem Ablegen unter dem Fels ein Knoten an der Fußfessel so ein bisschen gelockert. Und jetzt fängt Oscar an zu zerren, zu winden, zu schieben. Und tatsächlich kann er einen seiner beiden Füße befreien. Also er kann damit natürlich beide befreien, weil die waren ja zusammengebunden. Yeah. Und er kann sogar aufstehen. Er humpelt zu seinem Kajak in der Hoffnung, dort sein Messer zu finden. Aber das Bötchen war sorgfältig geplündert worden. Auch das Reiben seiner Handfessel an einem scharfkantigen Stein bringt nicht den gewünschten Erfolg. Nach etwa 10 Minuten Arbeit mit seinen Zähnen kann Oscar einen von 2 Knoten lösen und nochmal 10 Minuten später hat er sich komplett befreit. Okay. Es hat gerade wirklich was von Indiana Jones. Das hat er ja, es könnte man sich gut vorstellen, ja, dass Oscar Speck an dem Moment aussieht wie Harrison Ford. Indiana Boat Speck. Ja, vor allem halt dieses, du wirst von etwas, von einer Macht irgendwie überwältigt, wo du überhaupt nicht verstehst, wie sie funktioniert. Ja. Das ist ja auch das, das ist immer das Gruselige auch bei Indiana Jones. Warum Indiana Jones und der Tempel des Todes, warum das so gruselig ist, wenn die, oder das ist doch das, das mit Herz rausziehen. Kalimar. Wenn die einfach nicht nach der gleichen Logik funktioniert, wie die Kultur, die du gewohnt bist. So, das finde ich was mega Gruseliges. Also, er ist frei, er steht am Strand und nagert und er schaut sich um in der Hoffnung, irgendwas von seinen Sachen wiederzufinden. Und tatsächlich kann er einen von diesen Wasserbehältern irgendwie finden, den die Eingeborenen wohl einfach auch für den Wassertank gehalten haben. Aber tatsächlich war dort ein Großteil von seinen Klamotten und seine Kameraausrüstung drin. Oh, perfekt. Also kann er die zumindest in sein Boot schleifen und sich mit dem Boot ins Meer flüchten. Ey, der hat aber trotzdem für die Situation ganz schön viel Glück, trotz allem wieder. Dass sie ihn dann einfach da liegen lassen. So, ich meine, man vielleicht weiß ja wollte nicht, ihn später holen, oder es war so, wir lassen ihn jetzt liegen als Strafe. Ich denke mal, sie haben halt gerade den Grill vorbereitet, so schätze ich mal. Ach komm. Oder den, so den das machst doch nur du und blickst ab und zu hier auf das Thermometer, das anzeigt Pork und hier wie viel? 165 Grad. Ja, ja, wir sind hier in einem optimalen Temperaturbereich. So, das wird ein Fest später, sage ich euch. Aber zurück zu Oskar Speck. Ha, Speck haben wir auch auf dem Grill. Hast du eigentlich den Braten nur mitgebracht, weil der Typ Speck heißt? Jetzt ernsthaft? Nein. Das hat nichts damit zu tun. Mega der Aufriss. Er hat hier Zeit zu trauen. So ein Gesamt, ich mag sowas, so ein Gesamtkonzept. Ja. Warum hast du die Frau damals geheiratet? Ja, der Doppelname war dann einfach so ein geiler Gag. Wusste ich am Schluss, wenn der auf dem Grabstein steht, mega geiler Gag. Das war so mega lang vorbereitet, mein ganzes Leben. Ich hatte mal eine Zeit lang tatsächlich ein Plakat. Meine Frau hieß früher Schwarz, ich heiße Kraus und ich hatte ein Plakat von Schwarzer Krauser früher eine Weile in unserer gemeinsamen Wohnung hängen. Hab ich das in den Slack reingeschrieben, wo dieser Grabstein aus Berlin von der Frau? Ja, dieses. Schau nicht so blöd, ich wäre auch lieber am Strand. Ja. Das fand ich Weltklasse. Gute Vorlage. Oskar ist nämlich auch noch am Strand. Also nee, er ist gerade vom Strand weg und am Strand tauchen jetzt einige Fackeln auf. Und er hört, wie die Eingeborenen am Strand wieder in ihren wahnsinnigen Singsang verfallen. Also, nichts wie weg. Er paddelt jetzt so schnell er kann zur nächsten Insel, wo er die Geschichte hinter seinen Beulen und Schrammen dann den Leuten erzählt. Und ganz kurz, daraufhin macht sich dort ein Trupp Gesetzeshüter auf den Weg auf die andere Insel und verhaftet einfach mal sofort den Häuptling und einige seiner Männer. Aber stell dir mal vor, die hätten das nicht gemacht, sondern gesagt, ach, das ist mein Cousin, komm mal mit. Ja, kann ganz schön schief gehen. Genau so. Komm mal mit zur Gegenüberstellung. Wir fahren nochmal zurück. Aber das ist jetzt bei Pakistan noch nach wie vor, oder? Wo sind wir jetzt gerade? Sind wir jetzt. Bei Bali, okay. Bali, ja. Die eingeborenen Gangster werden zu 6 Jahren Zwangsarbeit verdonnert, während Oskar sich im Krankenhaus wieder zusammenflicken lässt. Also es gibt auch in Bali Justice. Einen Rechtsstaat. Und erst nach einer Operation und 4 Monaten Behandlung kann Oskar auf seinem linken Ohr wieder hören. Aber er konnte überhaupt wieder. Er konnte schon. Hören. Also im Grunde kann man das, glaube ich, zusammenfassen mit, naja, es war halt eine kurze Verzögerung. Aber trotzdem aber Glück gehabt in Summe. Wird er in Bali operiert und er muss 4 Monate warten. Ist nicht so, dass er irgendwie, als er dann, ich gehe mal davon aus, überlebt es irgendwann, egal wie weit er kommt, und dann ist er danach operiert worden, sondern er hat wieder 4 Monate Pause jetzt quasi. Ihr sollt nicht immer nur deswegen, weil ich hier Zitate und die Geschichte so schön ausführlich erzähle, darauf schlussfolgern, dass die Leute das am Ende überleben. Das finde ich, ihr dürft mir nicht hier immer das Ende vorgreifen. Okay. Das gilt nicht. Ja. Ich bin mir sicher, er ist heute tot, von daher. Das stimmt. Fair point. Das kann ich sagen. Was war jetzt die Frage? Entschuldige. Komm mal weiter. Also er verbringt 1 Jahr insgesamt dort auf Bali. Also erst lässt er sich operieren, dann behandeln und es dauert halt einfach eine Weile, bis er wieder so weit fit ist, dass er seine Reise wieder aufnehmen kann. Und er kriegt ein neues Boot. Mal wieder. Ein neues Boot! Nach ein bisschen Inselhopping erreicht er schließlich im Jahr 1939, also 7 Jahre und 50.000 Kilometer, nachdem er in Ulm losgepaddelt war, den Strand von Thursday Island und damit Australien. Wow. Yippie-yay-yay. Und jetzt fahre ich noch zurück. Dort wird er umgehend festgenommen und in ein Internierungslager gesteckt. Schließlich liegen Australien und Deutschland seit kurzem offiziell. Nein! Offiziell oh im Mann. Krieg. Alter, vor allem, bitte. Komm, stell dir mal echt vor, du fährst da los, weißt, während du losfährst, einfach noch nicht, dass das der Ganz Fall ist. Genau. Kommst an und wirst einfach eingecashed. Er kommt an im Herbst 1939 und Australien ist am 3. September, also 2 Tage nach dem Polenfeldzug Hitlers, Nein. in den Krieg eingetreten. Nein, oh Mann. Und vielleicht hätte ich euch auch noch erzählen sollen, dass er die meiste Zeit seiner Reise hinten am Boot eine kleine Hakenkreuzfahne hatte. Okay, Sympathiefaktor von Grad 200 auf minus Naja, gut, 200. Also bevor tatsächlich Hitler wirklich an der Macht war, war jetzt das nichts Außergewöhnliches, mit einer Hakenkreuzfahne irgendwie rumzufahren. Ja, das war am Anfang irgendwie die ein Zeichen NSDAP der, nicht ja, ein Zeichen hinführt? Der Partei, aber das war ja, du weißt ja nicht, wo das alles hinführt, so, ja. Naja, das war die Arbeiterpartei. Ich sag mal, hier die pseudorechten Parteien oder die rechten Parteien, die wir jetzt gerade haben, selbst wenn die nicht irgendwie die Macht ergreifen, will ich da trotzdem kein Fähnchen von denen. Also ich fliege dem Herrn weiter vorbei. Ja, du hast jetzt aber auch geschichtliches Vorwissen, so damals, glaube ich, war das nicht so außergewöhnlich. Okay, gut. Also, schöne Geschichte eigentlich, ne? Nein, ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. So etwas kann nämlich jemand wie Oskar Speck nicht erschüttern. Nach 4 Jahren Haft im Natura Internation Camp brechen er und einige Mitgefangene am 9. Januar 1943 aus. Auf der Speck Flucht, is on the loose! Auf der Flucht versucht Oskar, mit dem Fahrrad nach Sydney zu gelangen. Natürlich. Also er hat ein Fable für so muskelbetriebene Fortbewegungsmittel. Offenkundig. Lene, mene, meck und der Speck war weg. Und er wird unterwegs natürlich gefasst und für 3 weitere Jahre ins Lager gesteckt. Ja, hast du den Hakenkreuzfahne hinten auf dem Fahrrad drauf gehabt? Könnte sein. Während seiner Zeit im Camp entwickelt er eine Maschine für das Schneiden und Schleifen von Opalen, was ihn nach seiner Freilassung nach Kriegsende zu einem sehr, sehr reichen Mann macht. Wow, woher kam das jetzt? Es war völlig out of nowhere. Es war einfach Zeit. Also der Typ war offensichtlich nicht doof. Ja. Er war handwerklich geschickt. Er hatte, glaube ich, ordentlich Oberarmmuskeln, was damit vielleicht gar nichts zu tun hat. Und der hat in dem Internierungslager, musste halt mit Opalen wahrscheinlich irgendwas machen, weil sonst kommen wir ja nicht. Ich meine, den Leuten dort war ja auch klar, dass er nicht jetzt irgendwie der deutsche Spion ist, der versucht hier in Australien einzufallen, ja, oder die deutsche Vorhut quasi, die versucht irgendwie die Invasion auf Australien durchzuführen. Die haben den halt einsperren müssen, ja. Die waren mit Deutschland im Krieg. Er kommt, hier mit der Fahne an. Ich denke, dass der das nicht so schlecht hatte in diesem Camp. Verstanden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein erstes, du lässt Leute so standardmäßig immer, keine Ahnung, Steine klopfen, dann stellst du irgendwann fest, ach, der das macht lauter Verbesserungsvorschläge. Das waren die Daltons? Ja, nee, also so sehr starke körperliche Arbeit, dann stellst du irgendwann fest, hey, der stellt sich ja im Umgang mit XY mega schlau an, oh, dann lass ich ihn mal das nächste machen und wieder das nächste und wieder das nächste, bis immer irgendwann, keine Ahnung, die Butter morgens aufs Brot schmiert als persönlicher Assistent. Genau, und er hat sich rausgestellt, er kann was und dann musste er eben da an Opalen arbeiten und hat dann da eine Maschine entwickelt. Und die haben geglänzt, als wären sie eingerieben mit. Und er wurde ja dann auch, sobald der Krieg vorbei war, wurde er freigelassen, weil ich meine, er war ja eigentlich ein ganz cooler Dude, glaube ich. Und er hat sich dann in Australien zur Ruhe gesetzt und wurde sehr, sehr, sehr, sehr, sehr reich. Nach einer langen Krankheit stirbt Oskar 1995 im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Kilcare Heights nahe Gosford an der Central Coast von New South Wales in Australien. Wow. Er hinterlässt keine Kinder, dafür aber eine doch recht spannende Lebensgeschichte. Gerade so. Geht so. Ich habe noch ein paar Zitate von ihm, 3 meiner Lieblingszitate vom guten alten Oskar. Und weil ihr euch auch immer nicht an die Regeln haltet, mache ich 4 draus. Also kommen hier meine 4 Top-3-Zitate von Oskar Speck. Dem Abenteurer, dem Paddler, dem Irren. Sehr schön. Am Anfang meiner Reise hatte ich Glück mit dem Wetter. Und nur dieses Glück hat mich am Leben erhalten, sodass ich die Erfahrung und das Können entwickeln konnte, um den Rest davon durchzustehen. Mhm. Also das unterschreiben wir, glaube ich, jetzt alle. Ja. Habe ich Frischwasser gesagt? In vielen tropischen Gegenden auf meiner Route war das frische Wasser entsetzlich grün. Also habe ich immer ein paar frische Kokosnüsse mitgenommen. Die sind immer gut für eine keimfreie Erfrischung und kondensierte Milch. Und gottesnahe. Ah, da war ja was. Auf meiner Reise bin ich 10-mal gekentert. Das aber immer nur in der Brandung, nie auf hoher See. Also das, Sonne, Arsch und so weiter, ne? Und mein Lieblingszitat. Nach den Standards für geistige Gesundheit war ich verrückt. Ja. Ein extrem optimistischer Mensch. Wie sehr geil. Schön. Unfassbar. Ja, habe ich auch noch nie gehört, finde ich total hammermäßig. Ja, ein Speck fährt um die Welt. Ein Speck reist um die Welt. Man möchte immer gar nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich bei solchen Dingen sterben, bevor eine coole Story rauskommt. Ja, weil gerade beiden, die dann mit den weniger coolen Nachnamen losgestartet sind und sofort mal wegen Unhöflichkeit gekillt werden. Ja. Das ist krass, ja. Da, glaube ich, ist viel auf der Strecke geblieben. Jetzt stellt euch aber mal kurz vor, ich meine, das war jetzt eine schöne Geschichte, aber stellt mal vor, ihr wollt unbedingt nach Australien, könnt aber nicht paddeln. The Return of Speck! Was macht ihr dann? Flugzeug. Ich möchte euch noch die Geschichte von einem anderen Herrn erzählen. Hat überhaupt nichts mit dem Speck zu tun, ja. Aber die Geschichte von Rex Spears. Ja. Yeah. Der ist eine 22-jährige, 2,20 Meter große Speerwurf-Hoffnung aus Australien. Okay. Der hat den Speer geworfen, nach Europa. Ich dachte, der war schon in Australien. Wieso will er denn nach Australien? Der ist die Speerwurfhoffnung aus Australien. Ja. Und nimmt der hat die Tour gefahren, aber rückwärts. Nimmt im Sommer 1964 in England an den Qualifiern für die bevorstehenden Olympischen Spiele teil. Mhm. Also der hat zu Hause in Australien ein paar irgendwie Turniere gewonnen im Speerwurf, hat es dann aber nicht gerissen bei den australischen Qualifiern und hat es dann in England irgendwie nochmal versucht. Okay. Aber es reicht einfach nicht für ihn. Und so strandet er in London ohne Geld, aber dafür mit ordentlich Heimweh. Denn der erste Geburtstag seiner Tochter Jane steht unmittelbar bevor. In Adelaide. Also. Auch nicht gerade um die Ecke. Nicht gerade um die Ecke. Mm-mm. Kohle muss her. Jetzt hat er einen Freund, auch Speerwerfer, der heißt McSorley. Und der verschafft ihm einen Job am Flughafen. Also sein Plan ist, Kohle irgendwie zusammenkratzen und nach Australien fliegen. Der ist dann der Typ, der so die Koffer noch schneller in den Flugzeug reinwirft. Ja, genau. Genau das macht er. Er macht so die Fracht irgendwie, Frachthandling am Flughafen. Sehr gut. Dabei klaut man ihm aber eines Tages sein Portemonnaie mitsamt den Ersparnissen, die er bis dahin angehäuft hatte. Nein. Und jetzt steht er quasi wieder so zurück auf los. Er braucht einen neuen Plan. Und der Plan sieht so aus. Als Mitarbeiter der Frachtabteilung weiß er, dass die Frachtbereiche von Flugzeugen in jener Zeit etwa auf Kabinendruck gehalten und sogar beheizt werden. Oh mein Gott. Oh. Also überredet er McSorley, ihm eine Versandbox zu bauen. Zitat. Hier kommen täglich Tiere durch und da habe ich mir gedacht, was die können, kann ich auch. Und jetzt ist dem Freund McSorley klar, Rex Beers macht es sowieso, also baue ich ihm jetzt eine Box, in der er das vielleicht sogar irgendwie überlebt. Ist ja ein guter Freund. Ich sage euch mal die Maße der Kiste und hoffe, dass ihr genug Vorstellungskraft habt. Ein Quadratmeter. 1,05 Meter mal 0,9 Meter mal 0,75 Meter. Boah, was? Fuck, das ist ja mal ordentlich eng. Also 1,50 ist schon ganz schön lang. Naja. Aber so einen Meter hoch, knapp. Aber ich meine, er ist ja auch hier nach Australien 24 Stunden unterwegs. 75 Zentimeter breit. Also sprich, du bist erst in Embryonalstellung da reingekuschelt. Genau. Spears soll in der Kiste das ist gruselig. Aufrecht mit ausgestreckten Beinen sitzen oder aber mit angewinkelten Beinen liegen. Das ist ja schon mal durchdacht soweit. Und das schreit nach Thrombose. Er lässt sich das ja Maß anfertigen und er lässt sich die Kiste so bauen, dass er die von innen von beiden Seiten öffnen kann. Außerdem gibt es Gürtel an den Innenwänden, also so eine Art Geschirr, wo er sich irgendwie so ein bisschen so einhängen kann, dass wenn er beim Beladen und Entladen irgendwie mal kopfüber und so, dass das alles irgendwie kein Problem ist. Mhm. Und dann klemmt er noch ein paar Münzen in die Ritzen der Kiste, dass auch genügend Luft reinkommt. Mhm. Münzen? Münzen. So in die Ritzen, weißt du, so eine Kiste ist ja relativ dicht. Ja. Ach so, in die Ritzen. Genau, jetzt. Dass die so ein bisschen aufgespreizt, das Luft. Mhm. Also von daher ist natürlich eine Parallele zu unserem guten Oscar vorhanden. So. Europa, Bauernsteuer ist vorhanden. Er war jetzt nicht ganz doof. Ja. Als Proviant hat er 2 Dosen Spaghetti, ein paar Kekse, Schokolade, Kaugummis und eine Flasche Saft mit. Gar keinen Tomatensaft? Außerdem eine das war gut. Außerdem eine zweite Flasche zum Reinpinken, eine Taschenlampe, ein Handtuch und ein Kissen. Und eine Ausgabe des Esquire-Magazins. Okay, ich sehe schon, er hat ganz schön viel dabei. Wie kann er die ich lesen? Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so viel. Also, Moment. Taschenlampe. Ah, okay, eine Taschenlampe mit. Ja. Es war der Rolls Royce unter den Kisten. Wer auch immer Metal Gear Solid spielt, muss jetzt kurz schmunzeln und wünscht sich, dass es eine Special Definitive Edition mit dieser Box gäbe. So weit, so sophisticated. Der Gag an der Kiste ist aber, Fracht von dieser Größe nach Australien zu verschicken, kostet über 100 Pfund. Und damit weit mehr als ein Flugticket für dieselbe Strecke. Hat sich gelohnt. Nee, das Zauberwort heißt Cash on Delivery. Ah. Also als Frachtmitarbeiter weiß er natürlich. Moment. Bitte sag mir nicht, dass es drauf rausläuft, dass die das hinkarren zu seiner Frau vor die Haustür und die sagt, nimm ihn nicht an, wenn man das zurückschickt. Sehr schöner Gedanke. Nee, er kann es ja von innen öffnen. Wird das episch. Also man muss die Fracht erst bezahlen dann an der Zieladresse. Und mein Englisch hat tatsächlich ausgereicht, um das zu übersetzen. Entschuldige, danke, Jürgen. Ich weiß ja nicht, ob der 9-Jährige, der unseren Podcast hört, vielleicht auch da noch weißt. Der ist schlau oder die? Der gemeine 9-Jährige, also nee. Ich verstehe. Gemein im Sinne von, ihr wisst schon. Ja. Ach, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Das ist nicht wie mit den Regeln, die wir für uns selber machen. Englische Ausdrücke übersetzen wir für unsere Hörer. Auf die Kiste kommt noch ein Paketaufkleber mit der Adresse einer fiktiven Schuhfirma in Australien und eine Inhaltsangabe, Farbe. Und dann klebt er noch einen Fragile-Aufkleber drauf. Dominik, möchtest du erklären, was das ist? Zerbrechlich. Und fragil. Einen This-Side-Up-Aufkleber. Da bitte nicht umdrehen. so rumstehen ja, lassen. Oben, so musste es stehen. Also er hat an alles gedacht. Ja? Er hat sogar eine Woche lang gefastet, um Hunger und die anderen Körperfunktionen auf ein Minimum zu reduzieren. Aber Moment, wie lange ist er unterwegs? 35 Stunden ist der Plan. Okay, weil das könnte man wirklich ohne Essen aushalten. Also er wird so am 17. Oktober 1964 in London an Bord einer Air India Maschine mit Zielflughafen Perth geladen. Flugzeit etwa 35 Stunden mit Zwischenstationen in Paris, Mumbai und Singapur. Kurze Frage. Ist sicher, dass nichts auf der Kiste platziert wird und er nicht rauskommt? Wie soll das sicher sein? Ja, genau, das mache ich mir nämlich gerade Gedanken. Also wenn das die schlimmsten Gedanken sind, die du dir machst, ja, dann sagen, alles gut. Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein, zwei andere Sorgen. Ja. Tatsächlich fangen jetzt auch dann langsam die Probleme an. Bereits am Abflughafen verzögert sich die Reise. Der Londoner Nebel macht Rex Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung. Und so sitzt er für eine Stunde in der Kiste, ohne dass diese sich bewegt. Dann für zwei, es werden vier Stunden, dann acht. Nach 16 Stunden ist Rex immer noch keinen Meter vorangekommen. Zwischenzeitlich verfällt er mal kurz in Panik, weil er denkt, das Lagerhaus, in dem er zwischengelagert ist, stünde in Flammen. Stellt sich raus, das ist nur der Nebel, der von draußen unter der Tür durchkommt. Erst nach 28 Stunden, nachdem er in die Kiste gestiegen ist, wird er überhaupt erstmal verladen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und sobald er in der Luft und auf dem Weg nach Paris ist, lässt er sich selbst aus der Kiste, um etwas Spaghetti zu essen und in seine Pinkelflasche zu urinieren. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch noch, wenn er mal groß muss, wäre das ja auch ganz schön, das irgendwo, keine Ahnung. Ja, das ist echt so, manchmal hast du doch so Begebenheiten, wo jemand überhaupt nicht bemerkt, dass irgendwas verkehrt läuft. Ja. Das aber ist, vor allem, stell dir mal vor, wie gut es ist, du als Lagerarbeiter von diesem Flugzeug kommst du rein. Hier riecht's komisch. Hat er in die Ecke gemacht? Hat er immer in die Ecke geschissen? Ja, das war mein Ernst. Darf ich diese FedEx-Folge kurz ansprechen? Mach. Wir sind ja große Fans des amerikanischen Dollop-Podcasts und da hat der Jürgen mir eine Folge empfohlen. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gehört hast, Philipp. Show Notes. Mit diesem FedEx-Flug, der so ein bisschen daneben gegangen ist. Nein. Also die Mega-Kurzfassung ist, dass da jemand absichtlich quasi seine Lebensversicherung prellen wollte und dieses Flugzeug zum Absturz bringen wollte. Und die Mitflieger, also es waren quasi vier Leute, halt töten wollte und dann in die das Flugzeug halt abstürzen lassen wollte. Und er selber war gar nicht an Bord. Doch, doch, er war an Bord. Also er wollte ja seine Lebensversicherung prellen. Und er hatte einen Hammer. Aber also, es ist wirklich also unfassbar makaber und unfassbar witzig. Und wahnsinnig blutig auch. Wahnsinnig blutig auch. Aber was ich eigentlich erzählen will, er war auch Ingenieur, dieser Typ, der dann amok gelaufen ist und hat sich auch so ein, zwei Gedanken gemacht. Er war halt nicht angemeldet für diesen Flug. Also die hatten schon komplett die drei Leute, die halt man braucht für so einen Flug. Und er ist halt dann auf einmal drin gesessen auf diesem Platz für den Ingenieur XY. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht so aus, was der Fachausdruck ist. Das wäre schon totaler Protokollbruch. Und dann hat er offensichtlich die Kommunikation vom Hinterraum zum Cockpit sabotiert. Und anstatt, dass dir irgendjemandem aufgefallen ist, dass das halt irgendwie Absicht sein könnte, haben sie es einfach repariert und es ist auch niemandem aufgefallen, dass es 10 Minuten später wieder kaputt war und haben es einfach wieder repariert und sind einfach losgeflogen. Also so im Nachhinein so mega offensichtlich, dass der halt schon klar die Kommunikation halt irgendwie sabotiert hat und ungefähr so ist es. Ja. Oh mein dreimal verladen, Gott. Dreimal menschliche Kacke, die neckt neben der Kiste und ist niemand aufgefallen. Schön, dass du auch den Dollop ansprichst. Es gibt eine Dollop-Folge zu Rex Spears, die ich auch, die werde ich später nochmal empfehlen, gerade zu seinem späteren Leben. Show Notes. Gibt noch ein paar interessante Dinge. Also, er ist gerade auf dem Weg nach Paris, also gerade in der Luft von London aus und er befreit sich mal selbst, um was zu essen und zu pinkeln. Die Flasche stellt er auf die Box, um sich dann noch etwas die Beine zu vertreten. Aber, ich meine, die Strecke London-Paris ist nicht so arg weit. Plötzlich beginnt der Landeanflug. Oh, die fällt um, oder? Also geht er ganz schnell wieder zurück in seine Kiste und vergisst natürlich die Flasche. Die französischen Flugzeugentlader, ich weiß nicht, wie da die richtige Jobbezeichnung ist, finden die Flasche und fluchen mit einigen fiesen französischen Schimpfwörtern über ihre englischen Kollegen. Denn, nicht schon wieder! Denn sie vermuten einfach einen dummen Streich der englischen Flughafenarbeiter. Also tatsächlich ist es so, es kommt überhaupt niemand auf die Idee, dass hier irgendwie was in der Kiste und so geht. Das ist schon wieder so ein klassischer Monty Python. So geht Rex-Reise. So geht Rex-Reise weiter. Auf dem Weg nach Mumbai klettert Rex wieder aus der Kiste und vertreibt sich die Zeit mit etwas Sport im Frachtraum. Er isst noch mehr Spaghetti und pinkelt anschließend in die leere Dose. Die Flasche war ja jetzt weg. Yeah. So. Und die Dose, die dichtet da irgendwie mit einem Gummi und irgendwas ab und nimmt die dann mit rein und muss die dann immer so zwischen seinen Beinen irgendwie balancieren. Auch nicht so arg schön, glaube ich. Ich glaube, ich würde das tatsächlich trinken. Einfach, wenn ich in seiner... Nein, aber Urin ist ja was, was... Eigenurin ist wirklich in vielen Kulturen anerkannt als Heilmittel. Also ja, dein eigener. Es sind aber halt einfach Giftstoffe, die dein Körper loswerden will. Und es ist einfach ganz schön ekelig. Nein, aber die, es gibt zum Beispiel eine Art Dokumentation über das Dorf der Hundertjährigen. Es gibt ja in China ganz, ganz, ganz, ganz viele Hundertjährige. Und die haben unter anderem, also das Dorf, wo am meisten Hundertjährige sind, die trinken ihre eigene Pisse. Okay. Ja, einfach so standardmäßig mal so ein Schlückchen. Ja, da müsste man aber erstmal sauber anschauen, sozusagen, ob das eine zum anderen führt oder ob das einfach nur eine Häufelung aufgrund anderer kultureller Gegebenheiten sind, die dann wieder dazu führen, dass sie so alt werden. Aber lass uns fortfahren. Ich habe das Gefühl, der Philipp will nicht seine Pisse trinken. Ihr habt mir jetzt so ein bisschen meinen Anknüpfungspunkt kaputt gemacht. Also er balanciert hier die Dose mit dem Pipi zwischen seinen Beinen und beim Umladen in Mumbai wird er tatsächlich auch mal kopfüber abgestellt. Was das Ganze irgendwie noch interessanter macht. Und dann wird er auch noch für mehrere Stunden in der sengenden Sonne stehen gelassen. Er wird irgendwann auch mal von dem Gabelstapler fallen gelassen, aber das konnte ich jetzt gar nicht mehr genau herausfinden, wann und wo. Aber er steht jetzt da auf dem Rollfeld oder auf dem Verlade, auf dem Tarmac. Ich weiß nicht, was genau. Das ist dieses Fahrzeug, wo die Pakete, glaube ich, transportiert werden. Ja. Und in der Kiste ist es halt einfach knülle heiß. Später scherzt Reck über diese qualvollen Stunden, die er nur komplett nackt mit einigen kleineren Ohnmachten überstehen konnte. Oh Gott. Wäre lustig gewesen, wenn man mich genau dann erwischt hätte. Aber da ist ein nackter Mann drin, der riecht doch Urin. Aber er hat Spaghetti. Er hat, glaube ich, auch noch Schokolade und Kekse, wobei Schokolade ist die wahrscheinlich auch durch den geschmolzen sein. Durch die Ritzen diffundiert. Er wird nicht erwischt, also seine Reise geht weiter. Etwas Turbulenzen auf dem Weg nach Singapur, nicht der Rede wert. Bitte, bitte, bitte macht jemand eine Foto oder besser so eine Videomontage von so einem Indiana Jones Musik mit so diesen Linien, die sich aufziehen über der Landkarte, wo er gerade entlang fliegt und so eine Mini-Innenaufnahme, wie innen hockt und Spaghetti isst. Für unsere beiden Helden aber eigentlich, ja. Ja. Stimmt. Also Reck ist jetzt auch nicht mehr so ganz hundertprozentig bei Sinn. Sein Saft ist leer und er hat ordentlich schon Flüssigkeit verloren. Und er hat noch ein bisschen Spaghetti. Es könnte also alles noch viel schlimmer kommen. So Badel Spaghetti. Aber so, er ist in so einem leichten Dämmerzustand, glaube ich. Das glaube ich. Und er kommt dann tatsächlich nach 63 Stunden Reisezeit irgendwo an. Er weiß natürlich auch nicht so ganz, wo er gerade ist, aber er hört den vertrauten australischen Akzent des Bodenpersonals und die fluchen über die schwere Kiste. Und dann wird er in eine Packstation reingestellt und keiner weiß die PIN. Nee, so ähnlich. Er wird in einen Lagerschuppen gestellt und er hört dann, wie die Leute wieder rausgehen und die Tür abschließen. Und er kann sich aus seiner Kiste problemlos befreien und findet erstmal neben sich eine Palette Bier, wo er sich bedient, weil er ja auch ziemlich ausgedurstet ist. Also er findet dann noch etwas Werkzeug und schneidet echt halt einfach ein Loch in die Wand, um aus diesem Lagerschuppen rauszukommen. Aber stell dir mal vor, du bist völlig dehydriert, hast schon Halluzinationen davor von dem ganzen Flüssigkeitsverlust und dann ist das Einzige, was du findest, Bier und du gibst einfach Bier in größeren Mengen rein. Das wird echt ganz schön anschlagen, ja. Ja. Und stell dir dann noch vor, dass er sich erstmal in den Anzug zwängt, den er die ganze Reise mitgenommen hat, einfach damit er cool aussieht, wenn er da am Flughafen ankommt. Der hat auch noch Klasse. Styler. Ja, also schöne Pause. Er rennt auf den Flughafen, also er schafft es irgendwie, sich da durch diese ganzen Kontrollen, Sicherheitsdings, da gibt es nicht so arg viel, deswegen hat er sich ja auch einen Flughafen ausgesucht, der nicht direkt sein Heimatflug, wo er eigentlich hin will, sondern einen ziemlich kleinen oder vergleichsweise kleinen internationalen Flughafen, wo er dann relativ problemlos dann rausspazieren kann. Und, das war halt heute so unvorstellbar so in Sachen Sicherheitskontrollen. Sie röntgen ja auch heutzutage die Kisten, um genau solche Dinge echt irgendwie zu verhindern. Ja. Wow. Aber er setzt seine Reise dann per Anhalter fort. Am Ende ist er überglücklich, dass er nach rund 2000 Kilometern quer durch Australien, also das war die Strecke, die er dann nochmal zurücklesen musste, wirklich rechtzeitig zum Geburtstag seiner Tochter bei seiner Familie ankommt. Dem zweiten Geburtstag aber. Und, kurze Anmerkung, was ist denn das für eine geile Geschichte, die du deiner Tochter mal mitgeben kannst? Weißt du, wie viel du dir mehr wert bist? Das Geile ist, dass er da ankommt schon, oder? Und kein Schwein glaubt ihm das. Er steht vor der Tür. Ja, ja, ist klar. Und seine Frau... Du riechst nach Bier und Urin. Ja, ich war in diesem Container und... Schön, dass du da bist. Ich hätte dich vor einer Stunde erwartet. Also, sie glaubt ihm nicht. Jetzt ist es aber so, dass er seinem Kistenfreund in England vergisst, Bescheid zu geben. Und der macht sich natürlich Sorgen. Und der kennt einen Journalisten. Und der fängt jetzt an zu recherchieren. Oh mein Gott. So etwas habe ich noch nie gesehen, sagt Spears. Meine Mutter war höllisch eingeschüchtert von den Medien, die die ganze Straße belagerten. Und es ging wochenlang so zu. Das war echt ziemlich wild. Die Story schlägt also riesige Wellen. Ein Politiker schickt ihm eine Gratulationskarte und $5. Warum immer? $5. Und kaufen Sie ein beim nächsten Einkauf. $5 weniger. Und die Airline schickt ihm erstmal eine Rechnung über die Frachtkosten. Sehr gut. Über $500. Und dann drei Freiflüge. Dann aber einen Shitstorm so aus der Öffentlichkeit und zieht dann die Rechnung wieder zurück. Also okay. er muss nicht bezahlen. Alles gut eigentlich, ne? Aber tatsächlich geht es mit Rack noch weiter und das ist jetzt wirklich dann noch die Ultrakurzfassung, ja. Weil es ein bisschen vom Thema abweicht, ja. Aber ich empfehle euch sehr. Ihr fliegt zurück in der Form. Zum einen die Biografie, kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen, wie die heißt, muss ich euch am Ende sagen. Und zum anderen die Dollop-Folge auch. Ja. Weil da geht es dann erst richtig los. Darf ich was raten? Kinder, Frau, ich weiß, das Geld ist gerade etwas knapp und das mit dem Urlaub in der Form klappt nicht, aber wisst ihr was? Ich habe einen Freund im Sägewerk und er hat uns eine Familienreisekiste gebaut! Ja! Pack die Spaghetti ein, Kinder! Es geht los! Das ist ein ziemlich langer Titel für eine Biografie, finde ich. In der Tat, nicht gerade catchy. Aber, also, sehe ich das richtig, dass die Dollop-Folge nicht dieses Thema beinhaltet? Doch. Okay. Doch. Weil ich meine, wenn du sagst, dass sein weiteres Leben noch spektakulär war, das wäre der Wahnsinn. Naja, er ist dann aufgetreten und hat den Song Living in the Box erfunden. Wirklich jetzt ultra kurz. Rack verschwindet im Jahr 1981 in Adelaide von der Bildfläche, wahrscheinlich, weil er kurz zuvor mit Rauschgift im Wert von $1.2 million erwischt und zu 10 Jahren Haft wegen Verschwörung zum Import von Kokain verurteilt worden war. Bis gerade war er echt noch cool und jetzt so eine... 2 Jahre später taucht er in Indien unter falschem Namen wieder auf, wo er erneut einen Gerichtsprozess wegen Drogeneinfuhr mit Flucht begegnet. Oh Gott. 1984 wird er auf Sri Lanka verhaftet und wegen Besitzes von 41 Drogenpaketen zum Tode verurteilt. Er kann sich erfolgreich gegen das Urteil wehren. Okay. Also, er verteidigt sich tatsächlich selbst und wow! Aber mit so, habt ihr denn schon die Beweiskiste mal genauer angeguckt? So und zwinkern und tatsächlich klauen dann die Beamten einfach das Rauschgift raus und lassen ihn dann von dann ziehen. Also auch hier hat gewürfelt und hat eine 20 erwischt. Er sticht sich aus der Sache raus. Wir sind ja nicht in Bali, ne? Ja. Hier herrscht keine Zucht und Ordnung. Er muss sich dann aber in Australien trotzdem noch wegen des Vergehens verantworten und muss aber nur 5 Jahre ins Gefängnis. Also okay. Statt Todesurteil, eigentlich ein ganz guter Deal. Ja. Das war jetzt die Mega-Kurzfassung. Es passieren wahnsinnig viele Dinge da dazwischen und ich empfehle euch sehr, sehr, dass ihr euch die Biografie, jetzt kann ich euch ja sagen, wie sie heißt. Sie heißt Out of the Box, The Highs and Lows of a Champion Smuggler. Mhm. Also Out of the Box ist tatsächlich ja nur der erste Teil und danach geht es erst richtig los. Und dann die Dollop-Episode 113. Ich kann Ihnen jetzt auch noch die Metzgerei Blömke empfehlen, weil da gibt es nämlich beides zusammen, da gibt es nämlich eine Speckbox. Oh. Jetzt kommt drauf jetzt an, dass der Jürgen noch jemanden hat. Ja, jetzt muss ich euch noch offenbaren, dass der gute Rack heute noch lebt. Was? Also der ist die Ausnahme an der Stelle. Er ist 75, lebt heute zurückgezogen in Adelaide. Und kriegen wir ein Autogramm von ihm? Seine Tochter Jane, wegen der er einst um die halbe Welt gereist war, die dürfte auch dieses Jahr wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Sie hat 6 Jahre wegen Drogenhandels eingesessen. Das ist so, wenn du Kinder so, die Einjährige, sie hat Geburtstag. Ja. Und dann geht's drauf raus, ohne dass du dazwischen irgendwas von ihr mitkriegst, dass sie dann irgendwie 6 Jahre im Knast wegen Drogenhandels saß. Ja, und vor allem, du bist Olympionike. Beinahe. Stimmt, das habe ich schon fast vergessen. Er hat, glaube ich, sogar noch bevor diese Drogenkarriere losging, hat er noch ein paar Wettkämpfe gewonnen. Also er war dann tatsächlich besser als schwerer als vorher. Oh Mann. Was sind Ihre Trainingsmethoden? Die Box. Jetzt kann ich euch aber nicht gehen lassen, ohne euch noch die Geschichte des 19-jährigen Walisers Brian Robson zu erzählen. Oh ja. Habt ihr noch Lust? Nein. Aber hallo. Der hat 1965 von Rex abenteuerliche Geschichte in der Zeitung gelesen. Das mache ich auch. Der sitzt in Australien fest. Seine Einreise dort wurde vom Staat bezahlt. Die haben damals halt irgendwie versucht, Leute in Land zu kriegen, da irgendwie zu arbeiten. 65. Okay. 65. Ja. Also die haben seinen Pass eingezogen und er hat sich verpflichtet, 2 Jahre lang dort zu arbeiten. See. Als Schaffner. Aber das findet er komplett zum Kotzen und überhaupt wird er mit dem Land gar nicht warm. Das Land mit ihm. Weil es ordentlich warm ist. Er startet dann einen heimlichen Ausreiseversuch, wo er sich als blinder Passagier auf dem Schiff von einem Bekannten irgendwie einschmuggelt, aber er wird dann so seekrank, dass er zum Arzt an Bord muss und das Ganze irgendwie auffliegt. Da kommt ihm eine günstige Ausreisemöglichkeit à la Rex Spears gerade recht. Aber er macht ein paar Anpassungen am Spearschen Konzept. 3 Packungen Spaghetti statt nur 2. Ein Fernseher. Anpassungen müssen nicht unbedingt was Positives sein. Ein Nagelbett. Es geht doch billiger. Die Kiste kommt von der Stange aus dem Baumarkt. Ja! Auch ist sie sehr viel kleiner. 76 cm mal 66 cm mal 96 cm. Wow. Dafür packt Robson aber auch noch einen großen Koffer mit hinein. Und nur 5 Kekse und eine Flasche Wasser als Proviant. Ich hoffe wenigstens Luftschlitze. Interessante Frage, ist mir nicht genauer bekannt. Okay. Der Verlieser ist nicht so clever, Anton. Ja, aber andersrum. Dem wäre es, glaube ich, sehr bekannt, wenn sie nicht vorhanden gewesen wären. Es liest sich so, als hätte er den Artikel gelesen von dem Rex Spears und einfach nach dem ersten Satz so, ah ja, cool, das mache ich auch. Und dann nicht mehr weitergelesen. Aber überleg mal, es gäbe bei Ikea so eine große Box, wo so ziemlich so, wie das, was du hast, beschrieben hast, reinpasst und die heißt irgendwas wie Urlaub oder versandet. Also, in der Hocke mit angezogenen Beinen kann er sich zwar nicht so gut bewegen, aber er passt eigentlich ganz gut in die Kiste. Und kriegt ordentlich Thrombose. Die Kiste wird von seinen Kumpels von außen zugenagelt. Also, er hat so eine kleine... Er kann kommt auch nicht drauf. Er hat eine Zange mit. Das ist sein Plan, dann am Zielflughafen irgendwie mit der Zange diese Nägel zu lösen und dann rauszukommen. Frage, wie nageln die von außen zu? Mit einem Hammer. Dass er sie von innen mit einer Zange aufkriegt. Das weiß ich nicht. Das lässt du dir vielleicht mal... Der Plan hat wirklich mehr Löcher anscheinend. Halt seine Kiste. Am 11. Mai 1965 liefert ihn ein Freund am Flughafen in Melbourne ab. Oh, in einer Mann. Kiste, die ihn als Computer zur Reparatur ausgibt. Der Flug, und da hat er sich extra vorher nochmal rückversichert. Ein Computer zur Reparatur 1965? Ja. Das ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass jetzt 1965 so viele Computer auf der Kiste. Ja, aber Kiste aber so groß. Genau, große Kiste, und schwer, wertvoll. Und er hat eben auch angerufen vorher und hat sich versichern lassen, dass das eben nur 36 Stunden dauert und dass die Strecke und dass das alles irgendwie klar geht. Okay. Mhm. Ich glaube irgendwie, es wird länger dauern. Sein erster Zwischenstopp, Sydney. Genau wie Rex vor ihm wird auch Brian falsch herum am Flughafen zwischengeparkt. 22 Stunden lang ist Brian in dieser Pose von üblen Nacken- und Kopfschmerzen sowie Ohnmächten geplagt. Ich wollte gerade sagen, bist du nicht irgendwann ohnmächtig, wenn du Kopf überhängst? Genau. Oh. Ich glaube, dass Ohnmacht tatsächlich was Harmloses ist. Ich glaube, wenn das Blut sich staut im Kopf, bist du irgendwann hin. Solange du ohnmächtig bist, hast du zumindest keine Kopfschmerzen. In seinem Kopf gibt es nur noch einen Gedanken. London oder Tod. Und ich meine, er ist noch immer in Australien. Er ist noch nicht mal richtig weggekommen. Ja. Dann die Erlösung. Die Reise geht weiter. Und sogar richtig herum. Also er wird auch wieder rumgedreht. Der Ausweichflieger, in den man ihn von Sydney aus verfrachtet, fliegt nicht direkt in die falsche Richtung, aber halt auch nicht in die richtige. Nur kurze Anmerkung, dieses bitte nur so rumlagern funktioniert ja offensichtlich mega gut. Ja, überall. Ja, genau, glaube ich auch. Sehr gut. Das Blöde ist auch, in Brians Fall ist der Druck im Frachtraum nicht ausgeglichen und beheizt ist der Frachtraum auch nicht. Alter, das wird ganz schön kalt. Wow. Brian geht es zunehmend mies. Er friert, seine Gelenke schmerzen und schwellen an. Er leidet extrem unter Ohnmacht und Albträumen. Mhm. Auch kann er kaum mehr atmen. Seine Kekse waren bereits in Australien aufgegessen und das Wasser ist längst größtenteils verschüttet. Als das Flugzeug endlich zur Landung ansetzt, ist er dem Wahnsinn nahe und hat jegliches Zeitgefühl verloren. Der Versuch, die Nägel von innen mit der Zange zu lösen, seine einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwie aus der Nummer rauszukommen, scheitert an Kraftlosigkeit. Mhm. Und dann fällt ihm auch noch seine Taschenlampe runter. Mhm. Und rettet ihm damit aber das Leben. Weil er sich selber nicht mehr aufheben kann, sie aber schon an war, und durch die Ritzen scheint, wird er in der dunklen Lagerhalle am Flughafen vom Lagerarbeiter Gary Hatch entdeckt und befreit. Also der hat gejammert drin oder Hallo, Hallo oder irgendwas? Nee. Der hat das Licht gesehen. Das Licht ging durch und dann, das fand der Gary Hatch irgendwie komisch, dann hat er ein Loch in die Kiste gemacht und hat im ersten Moment dachte er, da ist eine Leiche drin. Also hat er sich einen Arzt und Polizei und alle geholt und dann haben sie ihn aus der Kiste rausgezogen und Brian ist mehr tot als lebendig. Er kann nicht mehr sprechen, er kann sich nicht bewegen. Und als die Männer, die ihn aus der Kiste gezogen haben, auf den Boden legen, bleiben seine Beine in genau der angewinkelten, also es ist wie im Comic, genau in der angewinkelten Position. Und wenn sie ihn versuchen runterzudrücken, hebt sich sein Oberkörper. Also es ist wie im Comic. Als Brians Sinne langsam zurückkehren, bemerkt er, dass er sein Ziel weit verfehlt hat. Statt in London ist Brian nach einer 92-stündigen Odyssee in Los Angeles gelandet. Beides mit L. die Weiterreise nach London, also ich meine, es war ein Ausweichflug, ja, das war halt der Flug nach London, der Direktflug war voll, also haben sie ihn einfach woanders untergebracht. Natürlich. Und es hätte schon nach London weitergehen sollen, logischerweise. Das wären weitere 12 Stunden Flug gewesen und das auch noch über Grönland, also das hätte er auf keinen Fall überlebt. Weil es zu kalt gewesen wäre dann. Genau. Okay. Jetzt ist der Typ aber halt einfach mal mir nichts, dir nichts illegal in die USA eingereist. Kurze Frage, ist es nicht bei der Flughöhe eh schon egal? Also bloß weil du, Moment, heißt über Grönland, sie landen mal in Grönland? Nee. Aber ist das in der Höhe nicht egal? Das weiß ich nicht. Ist eh nicht alles eiskalt? Wahrscheinlich ist das Flugzeug hat auch innen vermutlich nicht komplett Außentemperatur, auch wenn es nicht extra beheizt ist. Ja, aber, stimmt. Aber er war dem Tod so nahe, dass er die 12 Stunden nicht überlebt hätte, allein die Heiz war. Allein die 12 Stunden hätten ihn schon gekillt. Ja. Überhaupt keine Frage. So, jetzt ist er illegal in die USA eingereist und das ist... Und landet auf dem elektrischen Stuhl. Gute Nacht. Und das ist... Das ist auch, vielleicht auch gerade 1965 ein riesiges Problem. Ja. So, Kalter Krieg, keine Ahnung, kommt irgendeiner in irgendeiner Kiste ins Land. Ja. So, Spion, antwortet nicht. Hallo? Also er kommt erstmal in die Gefängnisabteilung des Krankenhauses und da kommt das FBI und verhört ihn erstmal auf Spionageverdacht. Er wird auch gleich am nächsten Tag dann einem Richter vorgeführt und der zeigt sich aber milde. Also es wird keine Anklage gegen ihn erhoben, keine Anklage. Und noch im Rollstuhl fängt Robson an, Interviews zu geben. Kleine Frage, waren die Beine immer noch steif und konnten nicht umknicken? Er war immer noch ein bisschen steif, aber er konnte sich dann schon wieder, konnte sich dann schon langsam wieder bewegen. Weißt du, wovon der Mann, genauso wie der andere Boxversender, bis heute Albträume hat, wenn so Kinder so ein Spielzeug haben, so ein Jack in der Box und du drehst die, was so, und dann springt so ein Sprungteufel raus. Das, wenn mit denen jemand gemacht hätte, die hätten das wahrscheinlich in dem Moment nicht überlebt. Ja, nein, oder mega witzig, du baust so einen Sprungteufel, aber mit denen als Figur drin. Ja, Jürgen hat nachher noch Geschenk für uns beide. Oh, Marketing! Ich habe noch 2 so Kisten dabei und die Fracht nach Australien ist schon bezahlt. Auf geht's! Jetzt verzichtet auch in dem Fall die Fluggesellschaft nachträglich auf Forderungen und schickt ihn sogar, natürlich medienwirksam, erste Klasse weiter zu seinem Ziel nach London. Wow! First Class, also auch er hat es geschafft, er ist an seinem Ziel angekommen, lebend irgendwie. Jetzt kann ich euch an der Stelle überhaupt keinen Film empfehlen, was echt schade ist, aber ich kann euch zumindest sagen, dass Robson... Doch, Seven, der Film. What's in the box? What's in the box? Spoiler. Jetzt kann ich aber sagen, dass Robson zumindest, also der hat noch ein bisschen den Einzelhandel dann irgendwie gemacht und dann hat er aber sein eigenes Drehbuch geschrieben, also wurde nie verfilmt. Und wurde bislang aber noch nicht verfilmt. Aber ich glaube auch, Robson lebt noch. Die Rechte sind noch zu haben. Es gibt auch so einen Film mit Ryan Reynolds, Buried, wo er unter der Habt ihr den gesehen? Ich weiß, worauf er rausläuft. Also ich kenne den Spoiler. Und jetzt bin ich auch wirklich mal durch. So, jetzt habe ich euch dann noch eine Geschichte. Jetzt muss auch mal wieder gut sein. Sehr schön. Fantastisch. Und jetzt auf nach Australien in der Kiste. Was haben wir heute gelernt? Es ist niemand gestorben. Stimmt. Was ist denn los? Was ist da los? Naja, ja, doch, die beiden. Na doch, die zwei nicht so coolen May und Nachnamen. Fischer. Ja, naja. Aber niemand relevant. Das ist niemand, kein Hund. Und kein Hund. Das ist wie wenn in der Fernsehserie in einer Folge dann ein neuer Charakter eingeführt wird und du schon weißt, na, das ist wie so ein Redshirt bei nicht, Enterprise. Er wird es nicht überleben. Genau, genau die. Sehr gut. So, ich sag dann mal Prost. Wir müssen uns jetzt mal um unsere Sau auf den Grill kümmern. Die Temperatur ist leider ein bisschen abgestürzt. Ja. Wir müssen da mal nachlegen. Ja, sehr gut. Geilomat, um das mal sehr erwachsen zusammenzufassen. Das zeichnet dich aus. So, und jetzt musst du die Outro spielen. Ach, das vergessen wir nämlich gerne mal. Ja, deswegen. Und wenn ewiger Running Game. Wenn du willst, dass wir aufhören zu reden, musst du rausschmeißen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr Lust habt, mal ein Thema beizusteuern, für A oder auch für Ach, dann sendet uns eine Mail auf www.das-a.ch. iTunes-Rezensionen. Mehr iTunes-Rezensionen. iTunes-Rezensionen. Oh ja, bitte. Und empfehlt uns weiter. Kannst du meine E-Mail-Adresse ändern in lorddominikschmidt@? Überhaupt gar kein Problem. Sehr geil. Macht's gut. Tschüss. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.